und einer ukrainischen Gewichtsheberin. Ich weiß nicht. Ja, von dem Mega haben wir leider nur die erste Hälfte gehört. Servus. Servus. Ich bin echt noch, ich bin völlig angeschlagen, du. Boah, ich habe eine Dreiviertelstunde Frisbee gespielt und ich habe jetzt irgendwie die letzten 3 Jahre keinen Sport mehr gemacht. Und das merkt man dann in solchen Situationen besonders. Ey, ich werde auch fetter, wirklich. Man merkt, ich werde wirklich fetter. Ich werde wieder, ich nehme wieder zu, es ist wieder, jetzt kann man in und je fetter Karriere. Du wirst, desto besser, weil dann Gags auch wieder, weil du kannst wieder Gags über Fette machen. Ah, das ist die Frage, aber wann man dann... Heute zu Gast in das Podcast-UFO. Wir sind so stolz, hallo, Sie präsentieren zu dürfen. Wir haben Sie abgegriffen aus dem Neo-Magazin. Vor ein paar Wochen war Sie noch im Neo-Magazin. Letzte Woche bei Jimmy Fallon. Davor die Woche bei Conan O'Brien. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Hazel Brugger, meine Damen und Herren. Ja, danke für den Applaus zu Hause. Danke. Servus. Wir sind alle spontan. Die meisten schön, hören dass du zum da Einschlafen. Bist. Also die meisten toll. Hören uns zum Einschlafen. Die sind jetzt nochmal aufgestanden, haben geklatscht nochmal. Ah, geil. Innovations. Hörst ja, das so nicht? Muss man ja nicht aufstehen. Man kann ja auch im Liegen klatschen. Ja. Man klatscht selten im Liegen. Oder? Es sei denn, man hat so eine Lampe, wo man dann anklatschen und ausklatschen kann. Ausklatschen. Ich finde, man lacht auch selten im Liegen. Ich stelle mir mal vor, so glücklich zu sein, ist mein großer Wunsch, mein Leben, einmal so glücklich zu sein, dass ich lachend einschlafe. Dass man so ist dir das noch nicht passiert? Mir ist es mal, aber ich weiß nicht, ich hatte das als Kind, dass manchmal, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, aber manchmal, wenn ihr ins Bett geht, dann ist die Bettdecke so ganz kühl. So, und das Kopfkissen ist so ganz kühl und es fühlt sich ganz toll an. Und einmal lag ich im Bett und konnte es einfach nicht fassen und musste so lachen, weil ich so glücklich war in dem Moment. Weil dieses Gefühl so im ganzen Körper irgendwie und mein Onkel lag neben mir und es war einfach so ein... Und dein Onkel lag... Achso, okay, also, nein. Weg. Und weißt du, dann bin ich, glaube ich, wirklich lachend eingeschlafen, weil ich kann mich ab dann nicht mehr daran erinnern, was dann passiert ist. Ich finde es so gut, wenn du in 8 Jahren die Stand-Ups machen kannst, die du willst und nicht mehr irgendwen beweisen musst, dann kommen nur noch so Kissen-Gags, so Dinge, die niemand lustig findet, außer dir. Ja, stimmt schon ein bisschen. Anderthalb Stunden Kissen-Gags. Ja gut, hallo Hazel, dass du da bist. Hey Hazel. Du bist ja echt eine ganze tolle, schön, dass du ein Glas Wasser in der Hand und jetzt diese Augen stieren an den Horizont. Bist du zu Fuß hierher gekommen? Ja. Wohnst du ganz in der Nähe hier? Okay, aber du wohnst jetzt hier in Köln. Ich dachte erst, ganz kurz dachte ich, dass du irgendwie aus, weiß ich nicht, Zürich oder für so euren Podcast plötzlich für das Podcast-UFO einfließt. Ach, das würde ich auch machen. Wie gut das wäre. Ja, ich sammle Miles und More. Was war deine Lieblingsfolge Podcast-UFO? Die, wo ihr über diese Munden geredet habt. Ah ja. Ehrlich jetzt? Hast du wirklich meine Folge gehört? Ja. Das ist ja geil. Ja, ich dachte, ich muss das machen. Du bist großer Fan von Podcasts. Als ich dich beim New Magazin getroffen habe, meintest du, du bist großer Fan von Podcasts. Ja, ich höre immer WTF mit Marc Maron. Mhm. Cool. Und WDR Presseshow. Oh, wow. Die beiden für Podcast die Frau des von Welt. Ah, wirklich? Comedy and Politics. Ich finde es so geil, dass WTF eigentlich länger dauert auszusprechen, die Abkürzung dauert länger als What the Fuck. Ja, voll. What the Fuck with Marc Maron. Ich sag immer WT Fuck. WT Fuck, ja, ist nicht schlecht. Das ist besser. Das ist gut. Du redest generell sehr langsam. Auch als du beim Neo-Magazin warst, dachte ich, boah, redest du langsam. Aber vielleicht auch, weil ich sehr schnell rede. So, ich hab dann, na, das ist aber auch einfach eine Taktik, wenn du mit Leuten redest, die in ihrer Comfortzone sind, was ja Jan ist in seiner Sendung, dann musst du langsam reden, einfach um den aus dem Konzept zu bringen. Es strahlt auch so eine enorme Ruhe aus, ne? Also allein langsam reden zeigt, dass man einfach weiß, was man tut und einfach sehr ruhig in dem ist, was man tut. Und man nimmt anderen so, man bringt andere so ein bisschen aus dem Konzept. So, warum ist sie so ruhig? So, warum, die ist ruhiger als ich, obwohl ich hier jede Woche bin. So, das ist so ein bisschen, also ich meine, dafür, dass du einfach nur einen Gehirnschlag hattest und einfach ein bisschen langsamer bist, ist es halt schon irgendwie beeindruckend, was es für einen Effekt hat, dass man einfach sagt, so, nicht so, wow. Aber das war echt interessant. Also beeindruckender Auftritt beim Neo-Magazin, dass du da so lässig und ruhig da saßt. Vor allem also auch immer also einen Gag rausgehauen. Ja. Aber du hast auch ja durch deine Taktik, ich unterstelle dir mal eine Taktik, hast du mehr Zeit, darüber nachzudenken, was du als nächstes sagst. Das heißt, die aber nur was bringt, wenn man auch tatsächlich die Zeit zum Nachdenken nutzt. Für was nutzt du sonst die Zeit? In deinem eigenen Kopf, wenn du gerade nicht nachdenkst? Ich höre euren Podcast. Achso. Dann höre ich mir an, was ihr mit euren Munden gemacht habt. Das war wirklich... Munden. Ey, das war ziemlich lustig. Aber was wolltest du noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Oh. Das siehst total aus dem du müsstest langsamer gerade, denken und dafür mich, präziser. Du holst mich gerade aus meiner Comfortzone, die nie eine Comfortzone war. Schon defaultmäßig bin ich hier so aufgepeitscht und nervös und jetzt holst du mich noch da raus und ich noch an einen unangenehmeren Ort. Am Ende in 2 Zügen ein Glas Wasser leer getrunken. Ja. Einfach völlig aufgewacht. Schwitzt am ganzen Leib, überall rinnt ihm die Poren. Ich habe meine Schuhe schon ausgezogen. Der süße Porensaft, die Glieder herunter. Aber das ist kaum mit anzusehen. So am Ende dieser vierstündigen Podcast-Folge wirst du dich in einer Comfortzone wissen wie Florentins kalte Decke. Wie hast du das geschafft, in eine Comfortzone zu kommen? Wie hast du es geschafft, diese innere Ruhe zu gewinnen? Warst du früher mal anders oder warst du immer schon so? Früher, du bist 13 Jahre alt, gefühlt. Ich bin 11. Sorry. Siehst aber aus wie 13. Siehst älter aus. Sexy 11. Ich liebe 11. Ich finde, 11 ist das neue 13 für mich irgendwie. Ich finde auch, 11 ist ein interessantes Alter. Also wenn es noch so mehr als eine Olympiade dauert, bis die legal sind, dann ist es... Das ist für dich so der Sweet Spot. Da würdest du... Das will ich. Abgeschmeckt. Ganz abgeschmeckte Kinder. Wenn die Zellteilung genügend fortgeschritten ist, dass sich der Anus vom Rest schon gespalten hat. Aber der Rest ist noch nicht da. Der Rest ist noch nicht da, ja. Ich muss euch ganz kurz in mein Wochenende entführen. Ich bin mit dem Zug hierher gefahren. Also das letzte oder das nächste? Das vergangene Wochenende. Das ist eine Entführung. Und ich bin da mit dem Zug nach Köln gekommen, ganz in Ruhe. Und dann war eine Familie, hat sich neben mich, ich habe mit einem Viererplatz gesessen. Da kam eine Familie, eine schwarze Familie, eine schwarze Frau und zwei Kinder. Das ist nicht relevant für die Story, aber die waren schwarz. Warum soll ich nicht sagen? Und dann haben sie sich zu mir gesetzt und die Kinder, die haben kein Gefühl für Nähe und Fremde gehabt. Und ich war Menschen noch nie so nah in meinem Leben. Also ich war auch, glaube ich, noch nie einer Frau so nah wie den beiden Kindern. Die waren einfach, die haben meine Beine umarmt und so. Und ich habe diesen neuen, das war schon wirklich gruselig. Und dann hatte ich diese neuen Noise-Canceling-Kopfhörer. Und ich war wie in einer eigenen Welt so. Und ich war auch so ruhig. Und es war so laut. Und alle waren am Schreien. Es war warm. Aber ich hatte immer eine Musik und es war alles ruhig. Und dann dachte ich mir, eigentlich egal. Die könnten mich auch ungebührlich anfassen. Wäre mir eigentlich egal. Normalerweise wäre ich ausgetickt, aber nicht da in der Situation. Du bräuchtest so Kopfhörer für deinen Berührungssinn. So Touch-Canceling. Das ist aber, glaube ich, Plastikfolie, die man um sich Man nennt es Winterjacke. Bist du jemand für die kalte Jahreszeit? Wie? Für die kalte Jahreszeit? Bist du jemand für die kalte Jahreszeit? Ja, oder jetzt tut er wieder so, als wäre ich behindert. Dabei ist das einfach nicht die Sprache, auf der ich aufgewachsen bin. Das stimmt. Das ich mag kalte Jahreszeit sehr gerne. Ich auch lieber, aber das ist ganz selten. Wenn die Bettdecken so kalt sind, ne? Das ist schön. Genau. Das ist ein Thema. So ein bisschen kühl sind. Aber zum Thema Noise-Canceling-Headphones, die habe ich ja auch. Und mir ist gestern was Interessantes passiert. Ich habe gestern versucht, meinen Fahrradschlauch zu wechseln. Und erstmal die Situation, stockdunkel, mitten in der Nacht bin ich rausgekommen, meinen Fahrradschlauch zu wechseln, unter der Laterne. Und dann waren da lauter Infanten um mich herum, die mit ihren Lampen in der Hand durch die Gegend gewetzt sind. Also ein riesiges Remi-Demi, ein Buhai-Sondergleichen. Die haben gerattelt mit ihren Ratteln und mit ihren Klabautermännern sind die durch die Gegend gewetzt. Ein großes Tohuwabohu, Kinder waren am Start. Und irgendwann kam das Ordnungsamt vorbei. Anscheinend wurden die gerufen, weil es die Ordnung nicht mehr... weil jemand Schlauch wechselt in der Nacht. Verdächtig. Jemand die Ordnung. Und dann konnten die halt nicht wirklich was machen. Das ist halt dann so, weißt du, du kennst es ja irgendwie, deine Elfjährigen sind wieder aus dem Keller ausgebrochen und du denkst ja, okay, jetzt schaue ich mal vorbei, um da irgendwie für Ordnung zu sorgen. Und dann stehst du da auch rum, wie bestellt und nicht abgeholt, und stehst du erstmal dumm da. Und so standen dann diese beiden Ordnungsamtbeamten da. Stehst auf dem Schlauch. Das ist die Hazelburger-Garantie, meine Damen und Herren. Die Ablachgarantie, dankeschön. Dafür haben wir sie eingekauft. Für 10.000 Patreon. Ja, auf jeden Fall standen dann diese beiden Ordnungsamttypen gelangweilt neben mir. Und einer hat angefangen, mir zu leuchten. Einfach, weil er überhaupt nichts zu tun hatte. Hat angefangen, mit seiner Taschenlampe mir zu leuchten, während ich da wie so der letzte Vollidiot mit ohne Werkzeug, irgendwie ohne passendes Werkzeug, da an der Schraube rumgefummelt. Ich hatte die Kopfhörer warum? Auf. Warum? Ja, einfach, weil ich einfach schön Bramsi hören wollte. Also, ich nenne ihn Bramsi. Während ich einfach bei meinen Schlauch rumgefummelt habe. Und dann fummel ich an meinem Schlauch rum und dann kommt der Typ und leuchtet mir die ganze Zeit. Das ist einfach brutal unangenehm, wenn du da stehst und an der Schraube rumfummelst, während der Typ einfach die ganze Zeit dasteht und dir leuchtet. Das war sehr unangenehm. Und dann sind die irgendwann weggefahren und dann kam noch Murat vorbei, ein alter türkischer Mann, 70 Jahre, Türke, kam angewackelt und hat versucht, mit mir zu reden und wollte mir helfen, dabei den Schlauch anzubringen. Und hat auch erstmal angefangen, hat mir irgendwie groß und breit erzählt, wie man das machen muss und wie er hierher gekommen ist und auf welchen Flößen er gearbeitet hat. Und ich habe ja kein Wort verstanden, weil er kein Deutsch gesprochen hat. Auf jeden Fall, kurz... Außer das Wort Floß. Lange Geschichte, kurz. Er hat auf jeden Fall mir geholfen, den Schlauch reinzustopfen und war halt total nett und wollte mir helfen. Und ist ein Euphemismus, Schlauch reinstopfen? Rad aus der Hand genommen und wollte dann immer hat dann den Schlauch wirklich mit voller Wucht unter den Mantel gestopft. Und der Schlauch war halt zu groß. groß. Der passte halt nicht unter den Mantel. Dann hat er irgendwann den Schraubenschlüssel genommen und hat er den Schlauch wirklich mit ganzer Kraft unter den Mantel geschoben. Also wirklich, also hat er wirklich alles gegeben und wirklich auch wirklich mit einer Frequenz, wo man sich denkt, er ist 70, aber der hat einfach gehämmert, als gäbe es keinen Morgen. Und, hat er und diesen, die Kinder haben dabei geleuchtet. Weil genau, und haben diesen, hat diesen Schlauch unter den Mantel gestopft und dann wollte ich den Schlauch aufpumpen und dann war der Schlauch leider gerissen. Dann hat er den leider durch seine gutherzige Art, dadurch, dass er mir eigentlich nur helfen wollte und durch seine herbe Art den Schlauch reingestopft hat, hat ihn leider kaputt gemacht und dann war er völlig mit den Nerven am Ende und war völlig enttäuscht, weil er mir helfen wollte und dadurch meinen Fahrschlauch kaputt gemacht hat. Weil die Leute sagen ja gerade, die Gesellschaft, die meine Gesellschaft sagt ja, die Flüchtlinge kommen her, die sind total scheiße alle und die machen alles kaputt. Ja. Die sind nicht scheiße, machen aber trotzdem alles kaputt. Ja, war das auch kein jetzt, Flüchtling, aber, ach so, okay. Also auf jeden Fall, aber trotzdem guter Punkt. Und was hat das mit Noise Cancelling zu tun? Ich hatte die ganze Zeit die Noise Cancelling Headphones an, das war unangenehm, so. weil wenn du mit jemandem redest... Haar im Bart, warte schon, ja. Dankeschön. Und auf jeden Fall, irgendwann kommt der Punkt, wenn du merkst, okay, der Typ geht nicht mehr weg und steht neben dir und spricht dich immer an. Irgendwann musst du die Entscheidung treffen, jetzt nehme ich ab, aber dann gibst du selber auch dir die Aussage, ich möchte jetzt mit dir reden, die du vielleicht aber gar nicht reden möchtest. Also das ist so eine Talfahrt zwischen, wie unhöflich kann ich sein, bis wie viel ist es mir meine eigene Privatsphäre wert. Weil irgendwann triffst du die Entscheidung, dann nimmst du es ab und dann ist aber auch Polen offen und dann labert er erstmal die ganze Zeit. Es war dann schwierig. Also ja, und je nachdem hast du die auch nur in einem Ohr, damit sie nicht runterfallen, wenn du nicht so ein Clip-On hast oder die so innen. Ja, das sind also Kopfhörer so mit Bügel. So groß also über. Ja, so ah, es gibt ja auch In-Ear Noise Cancelling. Nee, das ist wie so ein Helm, der über die ist. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt so eine, also ich finde Ohren abzukapseln ist schon was Heftiges. Wenn ich jetzt so eine Augenbinde hätte und mir hätten Kinder rumgefummelt an meinem Bein, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Moment mal, was ist denn jetzt hier gerade los, bitte? Lass das mal sein. Aber wohingegen, wenn man Ohren, also man Ohren bedeckt, das Ohren sind nicht so wichtig. Man hättest hört, du auch nicht gewusst, dass die schwarz sind? Nee, das wäre dann komplett irrelevant gewesen. Ja, aber man hört das vielleicht auch. Ja, und man riecht, hört ja immer riecht noch was. Ich glaube, du kannst ja deine Ohren nicht komplett abkapseln, deswegen hört man immer noch was und man geht davon aus, dass wenn ich jetzt wirklich den anbrüllen würde, würde er das schon merken. Ja. Ich war mal in Berlin in einem Club, wie man so End ist. Und, einfach story. Ein und da war es tatsächlich so Usus, dass man auf der Tanzfläche, wenn man mit jemandem reden wollte, dann zu dem hingegangen ist und den Finger ins Ohr gesteckt hat, bei der anderen Person und ihm dann ins Ohr gebrüllt hat, weil anscheinend durch die Schallwellenübertragung durch den Finger besser funktioniert, das hat als über die Luft. Und das war wirklich, ey, du fettes Schwein, nimm den Finger aus meinem Ohr. Das haben die Leute gesagt. Nein, aber es war wirklich so. Und dann irgendwie war ich da auch da und dann kamen einfach drei Leute an und haben mir den Finger ins Ohr gestopft und wir wollten irgendwie Drogen verkaufen oder so. Und dann bin ich einfach fluchtartig gegangen, weil das ist die absolute Hölle. Das kann nicht wahr sein. Also es war wirklich schrecklich. Und dann war ich mit einem Freund da und dann wollten wir Frauen aufreißen. Und der so, ja komm, sprich dich an. Ich habe, hallo, hast du einen Schaden? Also geh jetzt zu dir hin und steck dir einfach mal meinen Waffelfinger in den Mund oder was. Ja, vor allem also, nach der dritten Frau hat ja dann die erste auch den Ohrenschmerz von, also die auf jeden dritte Fall. Hat das ja ist dann komplett egal. Mehr. Man tauscht das, glaube ich. Ist ja furchtbar. Aber ich habe AIDS nicht ganz verstanden. Aber ist doch so durch sämtliche Körperflüssigkeiten übertragbar. Ja, aber bei Speichel ist es irgendwie 6 Liter. 9 so. Liter. 9. Okay, sogar. Und Ohrenschmalz? Ja, 18 Liter. 18 Liter. Also du müsstest 18 Liter AIDS konsumieren. Aber da braucht man schon so einen Trichter für. Du müsstest 18 Liter Ohrenschmalz konsumieren, damit du eine realistische Chance hast, dass AIDS übertragen wird. Aber muss es dann auch übers Ohr reinkommen oder ist das nee, dann nicht? Nee, das egal? Kannst du konsumieren. Also, du kannst einfach es auch vorne durch den Schaft. Okay. Ohrenschmalz. Okay. Ja, Ohrenschaft. Also, es ist übrigens für die Hörer zu Hause, hallo. Es ist ganz interessant, dass dieses Studio, ich möchte die Anführungs- und Schlusszeichen nicht explizit erwähnen, dass dieses Studio extrem gut isoliert ist, aber das Fenster ist auf Kippe. Ich meine, was ist denn das? Ja, das ist ja auch, ja. Wir sind so, also das, wir gehen sehr viel zielgerichtet aufs Ziel, biegen dann aber kurz vorher falsch ab. Das ist so ein bisschen unser Ding und Es ist schön, wir sind auch hier drin, nur aus dem Grund, weil es so schön schallisoliert ist und das eigentlich immer frei ist, dieser Raum. Aber die Wände ist halt schön einfach, kuschelig sind. Die Wände sind schön kuschelig, aber es ist einfach dann auch zu warm hier drin, wenn man das Fenster nicht aufmacht. Nee, es hat auch was mit Frischluft zu tun. Okay. Wir dachten uns, okay, wir sind zu dritt hier in dem engen Raum, sind uns recht nah und... Wie viele wart ihr mal als... Als wir angefangen haben, waren wir 7. Sieben Leute, als wir angefangen die haben. Die gestorben, aber dann, leider. Die haben wir umgebracht, weil das ist so ein bisschen die lustigsten. Nee, die wurden dann aussortiert. Also wer nicht genug Gags gemacht hat, dann lief immer so ein Counter im Hintergrund. Aber ich dachte, wäre zu viele und ihr seid jetzt so die frustrierten Zwei. Nee, wir sind die mit den meisten Gags. Also wir lassen natürlich jetzt nach. Aber die weniger Gags gemacht haben, die sind durch so eine Falltür runtergefallen, so ein Krokodil. Aber wegatmen ist ein guter Punkt, weil wenn du was riechst, dann wird ja irgendwas von dem Gegenstand, den du riechst, übertragen. Ich habe dann ein Kacke-Molekül in meiner Nase, wenn ich das rieche. Ja? Ja. Aber es ist ja irgendwann weg. Weil du musst ja irgendwie, Informationen müssen ja irgendwie von dem Gegenstand zu dir gelangen. Moleküle kannst du wegatmen. Das heißt, irgendwann hast du irgendwas weggerochen. Also wenn du so ein Kinderriegel da liegen hast. Oder ein Kind. Und du riechst oder ein Kind und du riechst da oft genug dran. Deswegen, Leute, riecht nicht an Kindern. Ja. Weil die haben nicht so viele Moleküle. Die laufen da mit ihren, sagen wir es mal, 7 Molekülen durch die Gegend. Und dann nimmst du da einen guten Zug, dann sind die schon weg. Und dann hat sie noch 2 und dann wird es irgendwann mit den Wasserstoffverbindungen kritisch. Babys riechen ja eh deswegen mega aufpassen. Gut. Ja, wirklich, das sagt man immer so. Aber ist findet das so das ihr eigene das auch? Baby, vielleicht sind das nur Frauen, die das gut finden. Nee, aber so auch, ein Baby im Nacken riechen. Und man will so richtig, man will das richtig inhalieren. Das Baby. Aber wonach riecht das denn? Also kannst nach du das beschreiben? Sex. Na, ich glaube, okay. Aber nee, das riecht nach diesem Sexualdrang. Also man hat dann das Gefühl, man muss jetzt ein Baby machen. Ich zumindest. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn schon ein Baby da ist, dann noch eins zu machen? Nee, das ist ja nur ein fremdes Baby. Glaub, ach so, also die biologische Eifersucht. Ich habe noch nie an meinem eigenen Baby gerochen. Ich rieche nicht dran. Schaue ich auch nicht an. Ich finde, es riecht einfach nach Cremes. Hier mal diese sehr wohlriechenden Cremes und dieses Puder und diese ganzen Parfum. Wenn du das vorher eincremst. Dieses Diesel-Parfum, was man wo die einsprüht mit, damit Baby die gut Diesel riechen. Wie man cremt das ganze Baby ein. Only oder the was? Babe. Man cremt das ganze Baby ein. Ja, was meinst du, wie rutscht das raus? Glaubst du... Das eingecremt. Du musst es eincremen und dann kommt es raus aus der Frau. Und dann wieder rein. Und dann das muss ja jede Nacht wieder noch rein. Besser geht. Und dann, ja, das ist dann so für die Kamera. Zahnseide. Was meinst du, bis zu welchem Alter erinnert man sich an die Geburt? Bis zu also wenn du 3 bist, Minuten. Kannst du dich dann noch dran erinnern? Nee, 3 Minuten würde ich sagen. 3 Minuten? Ja, ich würde sagen. Und dann ist alles weg und denkst dir, what the was fuck? Was ist gerade passiert? Was ist das? Bin ich? Nee, das denkst du eben nicht, weil du vorher auch nicht weißt, was davor war. Du weißt ja nicht, wenn du dann raus bist und du kannst dich noch an die Geburt erinnern, kannst du dich aber nicht mehr erinnern, was davor war, die ganze Zeit. Also wenn du das Wort fuck gelernt hast, hast du what und the schon wieder vergessen. Ah ja, aber eigentlich, es ist ja so, wie wenn du irgendwo aufwachst und nicht weißt, wo du bist. So ist ja eigentlich das ganze Leben, weil du dich nicht daran erinnerst, wie du auf die Welt gekommen bist. Das ist eigentlich, das ganze Leben ist ein großes what the fuck, wo bin ich, weil du nicht weißt, wie es angefangen hat. Du kannst dich zumindest nicht mehr daran erinnern. Ist das Leben gerade für dich ein what the fuck, wo bin ich eigentlich jetzt gelandet? Das geht. Du kannst dich schon so die letzten Jahre zurückerinnern, aber nicht. Als ich hier reingekommen bin. Also mittlerweile zweifle ich an meiner Urteilsfähigkeit. Ich kann mich an vieles erinnern, aber nicht an die Geburt. Nee. Woran kannst du dich noch erinnern? Mach mal Top 3 Erinnerungen. Top 3 Erinnerungen sind, also ich glaube, eine ist, dass ich mal mit 5 in der Schweiz gibt's, also in Köln ist ja Karneval, ja. Das ist wahrscheinlich der beste Karneval der Welt, muss man ja sagen, wenn man hier ist. Und in Basel in der Schweiz gibt es auch Karneval und dort ist es so Tradition angeblich, dass dort so Männer... Dass die Frauen vergewaltigt werden. Ja, das auch. Und dass aber Männer mit Rucksäcken die Kinder in ihre Rucksäcke stecken und dann so mitnehmen. Und das ist eine meiner Erinnerungen. Und das fand ich so schlimm. Kinder wow, aber da kommen dann der fremde war als Männer Baum und stecken verkleidet Rucksack, und hat mich in einen... Rucksack gepackt. Klar. Ein Mann, der als Baum verkleidet war, hat dich in seinen Rucksack gesteckt und dir gesagt, das ist hier Tradition. Ja, genau. Und wir dachten so, oh scheiße. Schau mal, ich habe ein Kätzchen in meiner Hose. Ja. Nicht blöd, da wo viele Bäume sind, dich als Baum zu verkleiden, um Kinder zu klauen, finde ich clever. Das ist richtig clever. Besser als die Perverse. In der Schweiz mehr Bäume als in Deutschland? Und mehr Perverse? Also, da so absolut sicher nicht, weil die Schweiz viel kleiner ist als Deutschland, aber prozentual pro Kopf, zur Fläche, per Kapita? Per Capita wahrscheinlich schon. Erzähl mal ein bisschen von der Fauna der Schweiz. Man hat hier immer, wie muss man sich die Fauna in der Schweiz vorstellen? Was sind so die Highlights? Also was vermisst du? Murmeltiere everywhere. Murmeln. Ja. Echt, wirklich? Hast du Murmeltier? Murmeltier, ja. Okay, überall. Die grüßen dich jeden Morgen. Machen so Eisskulpturen. So was Servus, was geht. Was, Grüezi sagt man, ne? Grüezi. Grüezi. Ja, Grüezi. Das war gut. Das war nicht schlecht. Ah, das ist auch das R, das Zungen-R. Ne? Grüezi. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Grüezi. Grüezi. Grüezi. Und das scharfe Ch, das ist hart. Nach. Nach. Nach. Wie klingt denn Deutsch für einen echten Schweizer? Also Schweizerisch klingt halt so rückständig, irgendwie dumm. Aber wie klingt denn für einen Schweizer, wenn man jetzt Deutsch hört? Jetzt, als du es noch nicht gesprochen hast. Oder lernt man das schon von Kind auf parallel, Deutsch und Schweizerdeutsch? Ja, halt wie Hitler. Ja. Ja. Der ja auch Schweizer war. Der war Ostschweizer, ja. Das sind die schlimmsten Starker Schweizer. Starker Ostschweizer. Ach, die schlimmsten. Ja, nee, ich habe ja eine deutsche Mutter. Deswegen ist das für mich recht normal. Wir haben alle eine deutsche Mutter. Dass die Leute so reden. Und dein Vater war dann der Belgier. Ein Baum, ein Baum mit Schweiz, einem oder? Rucksack. Ja. Ach so. Nee, der Vater kommt aus Zürich, also ein Schweizer. Zürich. Zürcherischer. Zürch, ja, forget it, das war kein Wort. Was, Zürcherischer? Das war einfach ein Zürcherischer. Ah. Zürcherischer. Zürcher, ein Zürcher. Ja, Zürcher. Aber du kommst aus Hamburg, oder wo? Nee, Dortmund. Dortmund, die Ecke. Dortmund. Dieser Zwang, diese und du? Zwangseinfälle. Woher kommst du? Ich komme aus in der Nähe von München, aus Bayern. München. Wo denn in Bayern? Oh, Ebersberg. Ebersberg. Ah, cool. Ist, glaube ich, im Osten, oder? Es gibt gar schlechtes Bier nicht. Halbe Stunde. Ich sag euch weil. Ich sag euch weil. Es gibt gar schlechtes Bier nicht, weil auch jeder Bierbrauer versucht, ein gutes Bier zu bauen. Oh Gott. Perfekt. Absolut. Das großartig. War genailed. Naja, Hazel. Ja. Du bist echt mega jung. Wie bist du jetzt eigentlich jetzt schon so früh in diesem Medienhaifischbecken gelandet? Ich meine, das ist ja hier, das ist ja Fleischmann. Ich verstecke mich immer so hinter dem Mikro. Man sieht dich gar nicht, weil der ganze Popschutz davor ist. Aber sag doch mal, wie konnte das denn passieren? Weiß auch nicht. Weil ich denke auch immer, warum bin ich jetzt, ich bin auch 22, wie du. Wann hast du Geburtstag? Am 5. August 94. Hey, dann bist du ja noch viel jünger als ich. Ja, ich bin noch ein bisschen jünger als du. Ich habe im Dezember Geburtstag. 93. Wikipedia sagt März. Sagt Wikipedia. Weiß ich nicht. Das stimmt nicht. Kann gut sein. Du hast einen Wikipedia-Eintrag und du habe ich eben, einfach, also weil du sehr viel zu spät gekommen bist, du hast 8 Stunden sitzen lassen. Da war eben, ich habe eben bei einem anderen Wikipedia haben wir dich gefunden. Und zwar irgendwie so ein... Inklupedia. Genau, Inklupedia. Was es gibt... Damit man, weil die verhindern wollen, dass Seiten aufgrund von fehlender Relevanz gelöscht werden. Deswegen haben die Inklupedia für alle entwickelt. Für die bei Wikipedia rausgeschmissen werden. Aber du bist weder bei Inklupedia noch so. Beim richtigen, habe ich gegoogelt. Ja. Und du? Ich hingegen habe 8 Beiträge mal angefangen von mir. Aber du hast bei beiden. Du hast die selber gemacht? Nee, wollte ich mal, okay. aber ich nie zu Ende gemacht. Aber du hast bei beiden einen Eintrag. Du bist für beide... Wichtig genug. Ja, voll. Ja, das ist ziemlich krass. Das ist krass, mit 22. Ja, hatte ich schon, glaube ich, mit 21. Aber ist jetzt zu spät, weißt du, jetzt 21 bist du nicht mehr. Aber wie ist es mit deiner Karriere gelaufen? Also irgendwie, hast du das Gefühl, du hast hart gearbeitet, du hast alles ins Zeug gelegt, du hast da ein bisschen im Ziel hinterhergelaufen oder hast du eher so das Gefühl, rumgereicht zu werden? So dieses, ach, wir laden jetzt ein New Magazin ein, ach, eine Frau wäre mal wieder ganz gut, ach, wir haben alle durch, die schon lustig sind, jetzt kommen... Diese Hazel ist ganz gut, laden wir die mal ein. Wir fragen immer, bist du der Talentierte, bist du der Ehrgeizige oder bist du so eine Mischung aus beidem? Also, oder machst du so, bist du der Glückliche? Oh, also nee, der Glückliche bin ich nicht. Ich bin so, also der Glückhabende meinst du? Ja. Die Glückhabenden. Die Glückhabendinnen. Ja, ich habe auf jeden Fall viel Glück, aber ich, ich mache halt seit ich 17 bin gar nichts anderes. Als auf irgendwelchen Bühnen stehen und irgendwas machen. Ja. Und deswegen ist schon fleißig, aber schon auch Glück. Und ja, ich meine, eine Frau zu sein hilft ja voll. Ja, ist das wirklich so? Also hast du das Gefühl, dass du da Vorteile hast? Oder? Ja, denke ich schon. Also man hat natürlich auch Nachteile, aber man hat sicher auch Vorteile. Also nur Vorteile. Im Showbusiness jetzt. Also, Showbusiness. Es ist halt echt scheiße, wenn ich dann so eingeladen werde ins Neo-Magazin und dann so überall hin menstruiere. Ja, ja. Das ist furchtbar. Mega irritierend. Da musst du dir erstmal hinten da erwischen. Als Jan da auf dem Blutklumpen ausgerutscht ist. Oh. Da sind heute noch, ich glaube im Turnraum so an der Decke, sind immer noch so einzelne Flecken dran. Das ist ja, und diese carry, so die blaue Fäden, so Tamponfäden in den Ventilatoren. Da muss man erstmal feucht durchwischen. Das war ist halt schwierig zu sagen, weil man immer, also immer wenn man sich selber in einen Kontext mit anderen versucht zu setzen, merkt man, dass man ja sich selber nicht mal in den Kontext mit sich selber setzen kann, weil man einfach keinen Vergleichswert hat. Das, meine Damen und Herren, war der schlauste Satz jemals in diesem... Ich habe ihn aber leider nicht verstanden. Ihn auch nicht verstanden, deswegen versuche ich jetzt gerade so eine lustige Überleitung zu machen zu einem anderen Thema, weil ich war dem Satz intellektuell nicht gewachsen. Moment, also wie du wirst in den Kontext der Weiblichkeit gesetzt und... Und auch einen Kontext mit anderen Leuten, die Ähnliches machen wie ich, aber ich weiß ja gar nicht, inwiefern ich das mit anderen Versionen von mir selber vergleichen könnte. Also ich weiß ja immer nicht, was... würde denn eine weniger fleißige Version von mir schaffen? Oder was würde eine Person, die genau so ist wie ich, aber sich halt vorgestern entschieden hat, irgendwie mehr Dekolleté zu zeigen oder so, was würden die Versionen von mir schaffen? Das wäre ja sicher... Ich hätte eine fetzige RTL-Show mit großen Hazel-Buchstaben im Hintergrund. Ja, stimmt, hätte ich halt mal. Und geilen Shiny Floor und coolen orangenen Schrift und so. Ja, hätte ich mal machen sollen. Ja, das wäre es gewesen. RTL, 22:15. So spät, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich so, dass es vor 21 Uhr kommt. Hast du für dich einen Begriff gefunden, was du bist, was du machst? Also wenn mich jemand fragt, so, was machst du für einen Beruf, dann sagst du... ganz schwierig. Dann sagst du, ja, dies und das, ich hatte mal so eine Internetshow und die wurde dann abgesetzt. Philosophie. Habe ich das studiert und das, wirklich, studierst du Philosophie? Ja, also ernsthaft? Ich meine, ich gehe nicht hin, aber ich bin angeschrieben. Ja, technisch gesehen. Das cool. Ist clever, wegen NRW-Ticket und so. Kannst du ja, aber ich bin in der Schweiz, ich studiere in der Schweiz. Ich kann gar nicht kostenlos rum. Was ist dein Lieblingsschweizer Philosoph? Markus Werner. Ja. Was ist dein Lieblingsfinnischer Philosoph? Was ist dein Lieblingsdeutscher Philosoph? Das ist eine schwierige Frage, weil sie ja tatsächlich viele Antworten geben kann. Weiß nicht, so... Schopi. Nietzsche. Hegi. Arthi. Kanti. Hegi. Hegi. MC Hegi. Ja. Ja, voll, aber die Österreicher sind eigentlich die coolen. Mhm. Aber ihr könnt gerne über was reden, was ihr euch interessiert. Das ist nämlich jetzt wirklich, was deine Liebe ist. Also ich mache jetzt mal ein Wasser auf. Möchtest du auch noch Wasser haben? Komischer Vibe hier in diesem kleinen Studio. Ja, das ist... Sorry. Wir haben nicht so oft Gäste. Wir sind echt gerade einfach ein bisschen fertig. Wir haben jetzt gerade... Frisbee gespielt. Wir sind völlig fertig. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Wie lange dauert denn das eigentlich? Was denn? Frisbee spielen? Nee, heute hier das. Ach, so ein Stündchen. Ach, wir sind fast durch. Ach, echt? Ja, mach dir keine Sorgen. Okay. Nein, ich finde es ja eigentlich ganz nett. Ich höre wirklich auch gerne Podcasts. Das ist cool, This American Life höre ich auch gerne. Ach, cool. Hört ihr auch? Ja, ja. Serial habe ich von denen gehört. Ja, das ist auch super. Aber was ist eigentlich mit Adnan los? Das frage ich mich sehr lange. Haben die den Fall jetzt neu aufgerollt? Da hieß es doch mal, die rollen den Fall neu auf. Ja, ist, glaube ich, nichts mehr passiert. Aber hieß es doch mal, dass sie das neu aufrollen, haben sie auch mal so ein Update gemacht und jetzt gar nichts mehr. Kann irgendwas rechtlich sein. Das nervt mich immer so. Die schmeißen sich da rein und schmeißen mich damit auch in diesen Fall. Und ich begeistere mich dann dafür und lerne die Leute zu lieben und zu schätzen und was passiert mit den Leuten. Und dann nichts mehr. Das geht so mit dem Inhalt von Serial. Ja, Podcasten. Das verstehen also Leute, glaube ich nicht. Aber okay. Okay, aber dann ist irgendwann vorbei und die erzählen nicht mehr darüber. Und man hört noch so ein paar Medien, die genauso reingeworfen wurden in dieses Adnan-Becken wie ich. Finde es auch noch cool, aber danach... Hören die einfach auf und das ist doch scheiße. Ja, natürlich ist das scheiße. Aber. Was will man machen? Was will man machen? Ja, Dokumentationen sind schwierig, ne? Also, ich habe mal so eine Bärendokumentation gesehen von so Bärenbrüdern und die haben sich dann so am Mutterbär festgeklammert. Und da war dann immer die Mutterbär und dann diese beiden Bärenbrüder hingen dann die an der Mutter dran. Zwillinge, gleich alt? Ja. Okay. Aber von verschiedenen Vätern. Aber die hingen dann so an der Mutter dran. Und dann irgendwann hat das Dokumentarteam anscheinend diesen Bär aus den Augen verloren und hat ihn irgendwie Wochen später wieder gefunden. Aber dann hat ein Bär gefehlt. Einer von den kleinen Bärchen. Oh, fuck. Und dann hatten die aber halt die Bilder nicht. Ja, dann kann man ja bei Photoshop immer drauf. Die halt Paint haben die halt Frame für Frame zu dieses kleine Bärchen auf die Bärenmutter drauf gemalt. Haben sie das wirklich? Und haben halt dann gesagt, so, ja, der ist irgendwie runtergefallen und hat sich verletzt und sieht jetzt ein bisschen anders aus irgendwie. Und es war halt irgendwie offensichtlich, dass auch die Bärenmutter keine Ecke war. Halt großer Smiley. Ja, das war halt irgendwie so ein Kleinwüchsiger in so einem Kostüm, der halt dann durch den Schnee gerollt ist. Und es war halt irgendwie albern, weil man halt offensichtlich gesehen hat, dass sie einfach den Bär aus den Augen verloren haben. Also du kannst halt schlecht irgendwie für $10,000 nach Kanada fliegen und den Bär filmen und einfach sagen, so nach 20 Minuten, ja, sorry, der Bär ist weg, hier kommt noch 2 Folgen Family Guy, ansonsten wir sind raus, macht's gut und wir sehen uns dann bei Eisbären vielleicht nächstes Jahr, ciao. Das ist ja auch voll scheiße, wenn du kleinwüchsig bist und dann so eine Schauspielkarriere hinlegst und dann musst du sowas machen. Also du willst dann eigentlich einfach so ein ganz normaler Schauspieler sein, so der Daniel Day-Lewis in Kleiner. Ja. Und dann musst du so einen scheiß Bären spielen, der sich an seiner Mutter festhält. Ja, aber es ist, aber also, ich stelle mir das mal extrem unangenehm vor. Auch so manchmal irgendwie so bei verschiedenen Drehs gibt es ja auch Frauen, die ihre Brüste zeigen. Und dann musst du halt extra bei so Schauspiel-Talentagenturen anrufen und sagen, hallo, wir suchen 2 Frauen, und die ihre Brüste zeigen. Und es gibt in Filmen oft Leute, die Fetten sind. Ja, also klar. Wo im Drehbuch nichts anderes stehen kann, als ein fetter Mann betritt jetzt die Bühne. Genau. Und das ist dann der Gag in dem Moment. Ja. Da frage ich mich mal, geben die dann dem Namen irgendwie Bernd und so und die definieren nie, dass er fett ist? Oder wie suchen die denn dann so jemanden, der gerade, oder so vorher, nachher, also wer spielt dann den, der vorher der hässliche Part ist oder so? Das finde ich immer ganz seltsam. Aber tatsächlich, also die Frage ist halt auch, ob der Gag ist, dass sie fett sind. Weil es gibt bei The Office zum Beispiel auch so eine Szene, wo er so ein Blind Date hat, aber nicht weiß, wie die Frau aussieht. Und dann dann sitzt er da so da und wartet und dann kommt halt so eine fette Frau angewackelt und er so, oh Gott, bitte nicht. Und dann läuft die aber vorbei und dann ist es eine andere. Mit einer großen Und das Nase. Ist halt der Gag. Genau. Und da ist der Fall, wo wie dann auch, werden die gecastet? Also liest die das Skript auch? Also liest sie, dass der Gag ist, dass sie fett ja, ist? Ja, aber das weiß oder sie doch. Also ich meine, Hollywood ist ja nicht komplett unaufgeklärt. Also die Leute checken ja schon, dass sie keine Hauptrolle finden werden, wahrscheinlich, wenn sie nicht amazing aussehen. Und dann denken sie sich halt, ja, dann bin ich halt fett. Haben wir mal irgendwann ein Skript geschrieben und da habe ich das dann für einen Komparsen umgeschrieben, das Skript, weil es so demütigend war, was danach kommt. Da habe ich das Skript dann nochmal ein bisschen umgeschrieben und habe dem dann so eine harmlose Variante gegeben, das weiß ich noch. Das sind die harten Tricks, mit denen man beim Fernsehen arbeitet. Es gibt das ist nicht immer alles nur Bären, das ist auch manchmal fehlt ein Bär. Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich Talent, also so Modelagenturen, die einfach hässliche Leute im Repertoire haben. Weil du halt manchmal, da gibt es so eine große Werbekampagne auch, wo die nur hässliche Models genommen haben, irgendwie so als Statement oder was auch immer. Und da gibt es halt wirklich eine Modelagentur, die halt sagt, wir haben einfach hässliche Menschen im Repertoire. Und ich weiß nicht genau, wie die Models sich fühlen, ob die da sagen, weil hässlich, die sagen das natürlich nicht hässlich, die sagen jetzt nicht, du bist scheiße, kack hässlich, du dummes Stück Schwein. XXL-Agentur sein. Aber die sagen halt, dann ja so Charakterköpfe oder irgendwie Missgeburten oder irgendwie sowas in der Richtung benutzt. Sowas halt Nettes. Einfach, damit man da ein bisschen besser drauf klarkommt. Aber im Allgemeinen weiß jeder, dass da halt einfach potthässliche Menschen unterwegs sind. Und man sagt, wir brauchen hässliche Leute. Also wie sind die an diesen Job gekommen? Hat ein Freund gesagt, hey, pass mal auf. Ja. Du bist echt so outrageously hässlich. Nee, hab ich noch dran gedacht. Ja, das ist das perfekte Agentur, Gesicht für unseren Film, den ich gerade im Kopf habe. Ja. Wie kommt man an diese Leute ran? Du kannst ja schlecht in der Fußgängerzone Leute ansprechen und anfummeln und sagen, hey, so Bock auf ein Fotoshooting, du bist richtig scheiße hässlich. Ja, Freunde von Freunden wahrscheinlich sind das dann so. Ja, und ja, sagt dann so sein. Einer so, boah, ich kenne einen, der ist so hässlich. Ich glaube, der hat Zeit. Wer ist die hässlichste Person in deinem Umfeld? Also würde ich wirklich darauf zeigen könntest. Mit dem oder der ich regelmäßig abhänge? Oder einfach nee, kenne. Aber einfach jetzt sagen könnte, wo du die Telefonnummer hast, wo du jetzt einen Kontakt herstellen könntest. Ah, okay, die Telefonnummer, das wird schwierig. Wenn ich jetzt sage, ich suche eine richtig hässliche Person, wen könntest du mir nennen? Das ist wirklich interessant. Das man, ist echt man umgibt eine sich nämlich Frage. Nicht mit, glaube ich, mit Leuten, die man hässlich findet, oder? Also man ja, oder eben besonders, damit man sich besser fühlt. Also ich hatte. Ich hätte auch lange keine dicken Freunde. Das ist mir sehr spät. Du warst mein erster dicker Kumpel. So. Du bist ja überhaupt nicht. Nicht mehr, Dankeschön. Aber er war mal fett wie ein Stück Butter. Fett? Ja, ja. Wie viel hast du gewogen? 119. Oh, Alter, das ist richtig, schon, ja, das ein richtiger Brummer, oder? Richtig fatty McFatter. Damit haben wir in diesen Raum hätten wir aber zu zweit cool, nicht reingepasst. Hast du denn abgenommen? Ich habe das Gegenteil von dem gemacht, was ich jetzt seit den Tagen wieder mache. Ich habe aufgehört, so viel zu fressen. Und jetzt nehme ich wieder zu. Das ist jetzt so ein Problem. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und das ist hart, weil du weißt, wo du warst. Wie lange hast du gehabt zum Abnehmen? Wie lange? Ein halbes Jahr oder so. Bin ich dann oh, das ist aber nichts. Ja, von 119 nee, der, auf 85. Das war ja genau in der Wahnsinn, Sommerpause. Das war ein Riesenskandal. Er war plötzlich einfach ein Strich in der Landschaft. Ja, ich habe dich ja nur nach der Sommerpause kennengelernt als attractive person. Ja. Aber das ist halt so, wie wenn du im Krieg warst und dann nach Hause kommst und weißt, es geht wieder los. So erster, zweiter Weltkrieg. So, boah, eigentlich haben wir das hinaus. Ja, tell me. Und dann kommen die, ach, die wollen das nochmal machen. Oh, nö. Und dann weißt du weißt ja schon, was dich erwartet. Und dann gehst du dahin zurück und weißt ja schon, was auf dich zukommt. Was ja vielleicht noch schlimmer ist, oder nicht? Weiß nicht, da habe ich jetzt seine Meinung gar nicht auf dem Schirm zu dem Thema. Ob eine Gefahr schwerer zu ertragen ist, die man schon weiß, worauf man sich einlässt, oder ob man naiv reingeht und dann überrascht wird. Können wir später privat auch gerne nochmal drüber reden. Aber da war es dann so, dass wenn du jetzt fetter wirst, dann weißt du genau, okay, scheiße, ich weiß, was auf mich zukommt, und das ist dann noch schlimmer. Ja, und du bist dann auch immer nicht nur der Fette, sondern der Fette, der mal nicht fett war und es dann auch noch nicht geschafft hat. Das ist wie der Typ, den jeder kennt wahrscheinlich, der irgendwann sagt, hey Leute, ich bin schwul, und zwei Jahre später sagt, nee, ich bin doch nicht schwul. Wer kennt ihn das nicht? Ist halt ich mega hab unangenehm, mindestens neun solche weil Leute. Weil du dir denkst, was war denn da los? Weißt du, das Coming In ist viel schwerer als das Coming Out, dann zu sagen, ich bin doch nicht schwul. So, und das ist das Problem von Leuten, weil du fühlst dich ja erst, sobald du ein Kilo abnimmst, fühlst du dich fett. Weil du dann weißt, dass es deine eigene Entscheidung ist, wie fett du bist. Du nimmst dich halt immer so als fett wahr, wie man denkt halt, ja gut, ich bin halt Deutscher, ich bin männlich, ich bin fett. So, das ist so eine Kategorie, so bin ich halt. Aber sobald man abnimmt, fühlt man sich selber dafür verantwortlich und erst dann fühlt man sich fett. Dieses Transgender-Phänomen, also dass man sich fühlt, als wenn ich mich fühlen würde, als wäre ich eine Frau und dann irgendwann vielleicht diesen Wunsch mir erfülle und dann so eine Frau mich umoperieren lasse. Gibt es das auch mit anderen Situationen, also dass ich immer schon fett sein wollte? Das gibt es tatsächlich. Also mein Vater ist Neuropsychologe und der arbeitet mit Leuten, die gerne amputiert werden. Die das habe ich auch schon mal gehört. Ist es ein Schweizer ist das ein Schweizer Ding? Weil ich glaube, da gibt es so Spezialkliniken in der Schweiz, die das machen dürfen und so, was überall mega verboten ist. Nein, aber mein Vater ist da gerade am Forschen dran. Also er ist eigentlich so der so, Einzige, krass. Der das erforscht. Das ist nicht schlecht. Auf der Welt. Und der Einzige, der erforscht, wie gut Schokolade schmeckt. Aber also, Aber kann man da seine Meinung grob so einfangen im Sinne von, er hält es für eine psychische Störung und Krankheit, die man heilen kann? Oder sagt man ja, lass sie einfach amputieren, dann sind sie glücklich? Ist das wie Homosexualität? Dass man heilen kann? Oder wie AIDS? Also, dass man vom einen das andere kriegt. Ja. Nee, also das ist jetzt eine schwierige Frage zu beantworten. Er hat kein Handy. Aber und keine Arme. Und keine Arme. Er hat jetzt Beine als Arme. Aber er sieht echt fantastisch aus. Gibt es Leute, die vier Beine haben? Das gibt's sicher. Das ist total cool. Die können schnell laufen. Ja, nee, ich glaube, die können gar nicht schnell laufen. Also, nicht. Was? Aber ganz kurz, also kennst du seine Meinung dazu? Oder man redet ja bestimmt auch über dieses Thema. Wir reden nur über dieses Thema. Also heilen, ich meine, heilen kann man das nicht, weil auch vielleicht nicht wirklich ein Heilungsbedarf besteht. Er ist sich nicht sicher, ob das nicht auch durch die sozialen Medien und durchs Internet und dadurch, dass man einfach viel drüber redet, noch verstärkt wird, was natürlich dann dagegen spricht, dass das irgendwie angeboren ist. Aber es ist halt schwierig. Moment, man kann ja vieles auf soziale Medien und Medien schieben, aber dass man kein Bein mehr haben möchte. Wir werden ganz oft, also flache Portemonnaies werden mir oft angeboten und willst du nicht im Körperteil loswerden? Endlich, das sind die zwei Dings. 9 Kilo abnehmen in 4 Minuten. Nur Bose, die neuen Kopfhörer, ganz oft. Also das verstehe ich 100%. Was haben soziale Medien mit Amputationsmöglichkeiten? Naja, wenn du du wohnst in einem Dorf in Russland und hast kein Internet und du hast irgendwie das Bedürfnis, dein Bein zu amputieren und dann sagst du aber so, okay, das ist total wider die Natur, ich werde das nicht weiter verfolgen, diesen Wunsch, dann ist es so, wie das bis jetzt immer war, also dass das einfach nicht besprochen wird. Mhm. Wenn du aber dann eine Dokumentation schaust, wo über oder Leute geredet, forscht dazu. Genau, hörst Podcast UFO dazu, dass es das gibt, dann sagst du so, ich bin wohl nicht alleine, es scheint mir ein Wunsch zu sein, dem es nachzugehen sich lohnt. Und dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn du einen Wunsch hast, wo du ganz konkret sagst, das ist ein Weg, den man gehen kann, dann gehst du ja ganz anders an das Thema ran, als wenn du einfach sagst so, das war ja ein komisches Gefühl. Ja, so die alte Theorie, wenn ein Amokläufer ist, so ein Amokläufer, da er seinen Zugang zu einer Waffe hat. Und das ist ein Element, aber das andere ist halt, dass er versucht, diesen Leuten zu helfen, weil das Problem ist, dass ganz viele jetzt so nach Thailand gehen und dann dort so einen Motorradunfall oder so etwas haben und dann so einfach für 10.000 Euro... Motorsägenunfall. Seit 8 Jahren jammerst du über dein linkes Bein und jetzt hast du einen Motorradunfall und gerade dein linkes Bein verloren. Und es ist nicht nur das linke Bein, sondern es ist dann extrem präzise. Also es kann dann so sein, dass man sagt, okay, auf der linken Seite vom rechten Oberschenkel ist es dann 5 cm vom Knie entfernt und dann wandert es runter auf 12 cm vom Knie. Nein, ernsthaft? Doch, es ist extrem präzise. Und das kann man dann dem thailändischen Arzt dann einfach so anzeichnen? Das weiß und der, ich der nicht, aber wahrscheinlich schon. Also ich meine, wenn du dem Geld gibst, du musst ihm halt genügend Geld geben. Aber kannst du da so ein Homer-Simpson-Profil nachzeichnen auf deinem Bein? So wenn du willst, hey, aber ganz kurz mal eben. Also was stört dir dann das Bein, was sie haben? Also stört dir dann, ich hasse meine Wade, meine Rechte? Oder sagen die, ich will so sein wie mein Kumpel von mir, der hat kein auch, Bein? Das ist auch eine gute Frage, aber es ist nicht, ich hasse dieses Bein, sondern es ist einfach, es gehört nicht zu mir. Es ist einfach. Das ist das Gegenteil von Phantomschmerz, wenn du amputiert bist. Also wenn du einen gesunden Arm hast und dann verlierst du den, dann hast du ja oft Phantomschmerzen und denkst, du hast die Hand noch. Und das ist genau das Umgekehrte, dass du eine Hand hast, die du aber nicht als deine akzeptierst. Aber ist es jetzt nicht so, als würden die da nichts spüren oder irgendwie, dass die auch körperliche Beschwerden haben, sondern auch es ist normal. Einfach ein psychologisches Ding, dass sie einfach denken, das ist nicht mein Bein. Und die binden das dann zum Teil hoch und aber sagt man dann nicht, ist es zwar nicht mein Bein, wollen einfach so nicht leben. Aber es ist zwar nicht mein Bein, aber Gott sei Dank habe ich dieses Bein. Auch wenn es nicht meins ist, hilft es mir. Ja, aber das Gehen. Ist da, das ich meine, dann könntest du ja auch sagen, Männer, die eigentlich gerne eine Frau wären, würden sagen, also es ist schon blöd, dass ich ein Mann bin, aber es ist dafür, kriege ich 12% mehr Lohn. Weiß ich nicht. Transgender, kriegen die weniger Lohn? Ja, also als Frau kriegst du weniger Lohn als Mann. Ja, genau. Aber die können ja sagen, eigentlich bin ich ein Mann. Ja gut, dann haben sie aber rein biologisch ja. bin ich ein Mann. Sneaky, okay. Das ist natürlich auch Frauen, da muss man aufpassen. Auch als Frau kannst du ja sagen, ich bin eigentlich ein Mann. Eigentlich bin ich ein Mann. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn du so gewitzt bist, um das durchzuziehen, dann nachher kriegst du eh nicht weniger Lohn. Nee. Das kann gut sein. Verrückt. Aber es ist natürlich, also an sich ist da, finde ich, überhaupt nichts Schlimmes daran, dass man sagt, ich will kein Bein, ja, dann machen wir es ab, okay, cool. Blöd halt nur, was ich mir denn immer denken würde, wenn man dann halt es am Ende bereut und sagt, Scheiße, genau. Das war jetzt, ja, war jetzt eine dumme Phase. Nur weil ich diese eine Folge Fringe gesehen habe, bin ich da irgendwie auf die Idee gekommen. Und jetzt habe ich mir das Bein blutig lassen und jetzt ist es halt blöd. Und jetzt bin ich denke mir halt bei jedem Tattoo, das ich sehe, bei jedem Tattoo denke ich mir, du wirst es früher oder später bereuen. Aber und dann hast du, das ist ein geringes Problem, als wenn dir irgendwie deine alle vier Arme fehlen. Dann ist es natürlich blöd, aber kommt das denn vor? Also, da würde ich mich informieren. Das ist so wie, ja, also ich glaube, das gibt es nicht. Gibt es gar nicht. Also ich bin mir da nicht sicher. Ich müsste da nochmal nachlesen. Und es ist natürlich auch ganz oft so, dass es dann einfach nicht dokumentiert ist. Gerade wenn das so shady Umstände sind, dann ist es nicht dokumentiert. Aber es gibt eigentlich keine... Oder, also, ja, also die müssen natürlich dann schon sehr, sehr sportlich sein. Mega. Und das ist, aber das ist, das uncool. Ist ja auch, man denkt ja immer, jeder Behinderte kann bei den Paralympics mitmachen, aber das stimmt ja gar nicht. Die, schon also, die muss schon sehr sind auch schon sein. Sportliche. Ach so, ja gut, aber das niemand ist ja klar. Das ist, aber wenn sich einfach an die Ziellinie Stadien stellen, so, ich mach mit. Angenommen, ich wäre der 80-beste Stabhochspringer, aber mit der Höhe wäre ich der drittbeste Paralympics-Stabhochspringer, würde ich mir überlegen, jetzt weiß ich nicht, was die für eine Behinderung haben im Speziellen, was auch sehr, generell sehr random ist. Aber ob die, dann würde ich mir doch ein Bein amputieren lassen. Stimmt, ja. Und dann sagen, gut, dann bin ich halt der Beste. Aber ein Bein ist natürlich in dem Fall jetzt schwierig. Also bei Hochsprung. Wir diese Cyborgs, ein Ohr vielleicht. Einfach ein Ohr amputieren lassen und sagen, ich bin Künstler. Ich hör den Startschuss irgendwie erst 4 Minuten später. Aber ist es, das ist auch so bei den Paralympics, dass dann irgendwie, dann spielt Tischtennis ein Blinder gegen jemand, der im Rollstuhl sitzt. Ja, und Sprints machen die Downies. Und das ist total seltsam. Das ist mega random. Also sorry. Weil wenn ich sprinten kann, mir fehlt ein Ohr und dann sehe ich die Downies den 100-Meter-Sprint machen. Flitzen. Das ist einfach mal sausen. Dann denke ich mir, warum dürfen die jetzt, die Affenmenschen, warum dürfen die jetzt laufen und ich als auch Behinderter, Behindi, wie man dann sagt, warum darf ich nicht laufen? Ja. Also das ist doch auch, je mehr Gutes du Leuten tust, desto mehr schließt du auch automatisch damit aus. Das ist ein großes Problem. Wenn du nicht zu allen nett bist, bist du zu manchen scheiße. Es ist ja irgendwie vor allem diese Dualität, behindert und nicht behindert. Behinderte an sich haben ja auch noch eine große Vielzahl. Ne? Da müsste man eigentlich sagen, Paralympics für Blinde, Paralympics für den der kleine Finger fehlt an der linken Hand. Ja, Paralympics für Arschlöcher, Leute, die einfach nicht nett sind. Ja, oder Tiere auch einfach mal. Warum nicht eine Olympiade der Tiere starten? Das gibt es doch, so einen Cartoon, den habe ich immer geschaut. Aber nicht in echt. Nicht in echt. Das ist gezeichnet. Hazel. Aber den Cartoon. Ich will jetzt nicht deine Illusion kaputt machen, aber das ist nicht echt. Da spielt dieser Bär mit, den sie verloren haben. Es gibt aber auch eine Olympiade der Tiere, wo das ist ein Echtfilm. Ja, stimmt. Ah, von Disney. Wo da so ein großes Rad und dann kommt immer Wasser und dann läuft er runter und dann hört das Wasser auf und dann läuft er wieder hoch, um das Rad anzustoßen. Und dann läuft Wasser. Ich weiß, 2,5 Stunden lang, aber ich habe gelacht und gelacht und gelacht. Du bist eher einfach ein fröhlicher Typ. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich im Schlaf gelacht. Könnte man angenommen, wir drehen einen Film irgendwie, wo die ganze Zeit einfach nur so ein Ventilator. Wir haben einen Film gedreht, Stefan. Angenommen, wir drehen einen Film, wo die ganze Zeit nur so ein Ventilator dreht. Wo die ganze Zeit so ein Ventilator, die ganze Zeit von links nach rechts, so 90 Grad Winkel geht. Und man zeigt das dann im Kino wirklich vielleicht mit einem coolen Trailer sogar. Und dann sehen das Leute. Wie lange, glaubst du, dauert es, bis alle den Saal verlassen haben? Das ist gut. Ach, ich glaube, je nach Saalgröße, also es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute dort sind. 80.000? 80.000 Leute wird garantiert jemand den ganzen Film anschauen. Die Frage ist, ob man sich erfrischt fühlt. Wenn du das Bild siehst von einem Ventilator, will ich an, ob du dich dann auch... Es könnte auch sein, dass es gerade umgekehrt ist, dass du dann wie, also sein Körper dann so das Gefühl hat, ich müsste mich jetzt erfrischt fühlen. Wieso fühle ich mich? So wie Süßstoff. Süßstoff, genau. Ich wollte gerade sagen, Cola Light macht ja manchmal dicker als normale Cola. Mhm. Wenn man dann danach erstmal den Hunger angekurbelt hat. Aber das denke ich mir, also das ist ein sehr guter Punkt, Hazel, ganz toll. Danke. Das denke ich mir auch, also die Idee von Süßstoff ist ja, dass es genauso schmeckt wie Zucker, aber keine Nährwerte hat und dadurch der Körper sagt, ja Leute, jetzt freue ich mich hier aber auf einen schönen Döner. Genau. Und das war jetzt so einer von diesen scheiß Süßstoffdönern. Das ist wie und ich kriege die Nährwerte nicht. Aber, so ein Wachsapfel zu beißen. Ja, aber wenn du einfach Kinder von klein auf, von Kindesbein, von Kindesfuß auf, nur mit Cola Light behandeln würdest und die nie echte Cola trinken, dann würden die diesen Reflex ja nicht entwickeln, oder? Und das ist ja, nur ja ein hormoneller Reflex, das ist ja nicht Konditionierung. Also Konditionierung ist dann das, also dass du das dann trotzdem kaufst, aber das ist ja rein ein biochemischer Prozess. Also die Lebensmittelindustrie macht ja nicht Konditionierung, sondern die verarscht ja einfach deine für eine Reflexe. Naja, Moment, es ist aber auch so, also zum Beispiel habe ich mir erklären lassen, zum Thema Gallensteine, ja, dass das Problem ist, dass versteckte Fette... versteckte Fette. So, dass wenn du ein Butterbrot hast, dann siehst du das Fett, die Butter. Und dann sagt der Körper, ah ja, gleich geht's wieder. Gleich stopft er sich wieder den halben Sack Butter ins Gesicht. Und dann kann der Körper aber so Säuren bilden und so, und dann passt alles. Wenn du es aber so Chips isst, die in so einer Tüte drin, oder es ist dunkel, und du isst ein Butterbrot im Dunkeln, dann checkt das Gehirn das nicht. Und dann ist das Problem, dass das Fett nicht verarbeitet werden kann. Aber das ist ja auch nur Konditionierung, dass dein Körper checkt, weiße, gelbe Masse, ja, Blinde sind komplett verloren. Gelbe Masse ist gleich Fett. Sind auch wenn alle du das Blinden anders konditionieren würdest, dann würde es ja auch anders funktionieren. Ja, also du meinst, der Stoffwechsel beginnt vor dem Mund. Ja. Das ist verstehe, meine Theorie, die ich heute so in Stall gemeißelt haben möchte. Der Stoffwechsel beginnt vor dem Mund. Wenn man dann kurz ein Video sehen könnte, wo alle Bilder ganz kurz gezeigt werden von Dingen, auf die sich der Körper gerade vorbereiten kann. Das guckst du dir mal kurz an, das dauert 5 Sekunden, hast du mal alle Bilder, hat er unterbewusst wahrgenommen, auch von einem Stück Butter für dich, ganz viele Sachen. Mhm. Und dann bereitet sich der Körper auf alles vor automatisch und dann kann man alles essen. Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Ja, also, auf jeden Fall ist es auch gesünder, wenn du selber kochst und dann so den Prozess miterlebst und riechst und dann dich so drauf vorbereitest, oh, jetzt wird gegessen. Aber wenn du einfach eine Packung aufmachst und dann 1000 Kalorien, dann ist es schlecht. Wie isst du? Machst du viel selber? Auch wo du jetzt gerade nach Köln kommst, da gibt es tolle Lieferdienste, Lieferheld, Pizza.de, Lieferando, Foodora, Spotify, Deliveroo, Spotify. Ja, Patreon. Ich esse immer bei Spotify, aber dann kommt Werbung. Ich koche sehr gerne selber. Und was machst du dann so? Weil ich habe 3 Rezepte auf Lager. Ja, eins davon ist Spiegeleier. Und dann mit einfach Blanco? Oder? Ja, Blanco. Hau ich einfach rein. 18 ins Gesicht, schiebe ich mir. Und dann frage ich mich immer, ist es gerade so gut? Oder sollte ich nicht einfach was bestellen? Weil es wird ja auch, andererseits werden meine Rezepte dadurch ja nicht mehr. Und was machst du dann selber? Rotierst du dann? Oder bist du so flexibel, dass du alles einkaufen kannst und dann daraus irgendwas zaubern kannst? Ja, ich versuche schon, das so zu üben, dass ich alles aus allem machen kann. Aber ich bin eben allergisch gegen Weizen. Okay, und also deswegen bewusst, kann ich nicht alles bestellen. Das ist also halt ist ein Vorteil? Würdest du das als Vorteil bezeichnen? Allergisch zu sein? Ja, auch gegen Weizen. Ja, also eigentlich schon, weil es, also natürlich ist es ein Nachteil, wenn man unterwegs ist und dann nichts zu essen findet, aber es gibt nichts. Die Weizenfelder. Es gibt kilometerweit Weizen. Ja, es hat ja fast überall hat es Weizen drin, aber auch so versteckt, so in lila Pause zum Beispiel ist Weizen drin. So bei den Cornflakes packen, so unten noch die letzte. Nein, aber Cornflakes haben zum Beispiel Weizen. Ja, ja? Weizen, ja. Vollkorn hat auch Weizen, und, Weizenbier, alles. Was sind Cola unten, so die unterste Schicht, ja, einfach genau. Alles Weizen. Es ist einfach überall Weizen. Überall. Man einfach muss ganz schnell trinken. Aber es gibt nichts, was man unbedingt essen muss, das Weizen beinhaltet, deswegen ist es nicht so schlimm. Und das ist dadurch bestimmt eine bewusstere Ernährung, weil du dich ja, mit auseinandersetzt, was wo drin ist und dadurch einfach viel lernst. Genau. Ich bin gegen Pflaster allergisch. Mhm. Und das ist ein du darfst ja auch nicht essen, Problem. Und es ist mega unbekannt. Weil Leute, auch wenn nicht mir Blut abgenommen wird oder so, dann wissen Leute nicht damit umzugehen. Dann sagt denen, ich bin gegen Pflaster allergisch. Und dann gucken die alle verwirrt und machen mir trotzdem Pflaster drauf. Also ich kann gegen das denen das, sagen. Gegen welchen Bestandteil gegen des Pflasters? Gegen diese Klebstoffe da drin. Scheiße. Und was machst du, wenn du... Dann müssen sie mir das verbinden und sowas. Aber das ist total seltsam, weil wenn ich irgendwann mal irgendwie gegen einen Baum laufe, was ungefähr jeden zweiten Tag passiert, und dann komme ich ins Krankenhaus und dann wissen die ja nicht, dass ich gegen Pflaster allergisch bin. Und dann werde ich mit Sicherheit... Ja, dann musst du dir das tätowieren lassen. Du musst dir tätowieren lassen, ich bin gegen Pflaster allergisch. Gegen Pflaster. Aber stell dir vor, du verletzt dann genau die Stelle, wo das Tattoo ist. Ah ja. Fuck, dann sieht man es nicht und klebt es. Das wäre so ironisch. Aber das ist ja die Frage, ob wenn es dann wieder heilt, ob dann das Tattoo mitheilt. Ja, wenn da ein Pflaster draufgestellt wird, dann wird das nie heilen. Wenn man dann so einen Schnitt macht und das dann so leicht versetzt aneinander drückt. Dann steht ob das da dann Laster. Auch ich bin nicht gegen Laster allergisch. Ja. Und denken alle, oh, clever. Oh, das wäre ein Film. Das wäre das bessere Memento gewesen. So Hazelbrugger in Ich bin gegen Laster allergisch. In Memento. So ein Anti-Porno. Ja, das finde ich gut. Das no means no production. No means no production. Du sagst sehr viele schlaue Dinge, die ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss sie wiederholen, um sie einfach nochmal zu sagen. Ich weiß nicht. Was passiert, wenn du ein Pflaster auf... Es kommt so ganz widerliche, große Ausschläge bilden sich. Also auch so, jenseits des Pflasters? Ja, so darum. Aber schon im Kontext, lokalen Kontext des Pflasters. Und das ist schon immer gewesen, oder? Ja, das ist schon immer so gewesen. Ganz seltsam. Ganz seltsame Allergie. Auch Kondome? Kannst du normale Kondome? Nee, Kondome sind ganz normal. Ganz, da ist kein Klebstoff drin. Ich weiß nicht, aber schon mal... Also das ist nicht dieses... Echt nicht? Nee. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Sex gehabt. Aber du hattest ja auch mit der Perücke große Probleme, ne, die dir mal für den Dreh aufgeklebt wurde. Dann wurde ihm eine Perücke auf den Kopf geklebt und dann hat er auch Ausschlag im Gesicht gehabt, was mega gut zur Rolle gepasst hat, weil er so ein Heavy-Metal-Techniker-Nerd gespielt hat. Ah, siehst du, und da brauchten sie dann wieder jemand Hässlichen und dann haben sie sich getraut. Dann wurde der Titzler wieder ausgepackt. So, aber das passt eigentlich perfekt, weil es ist ja auch gut, also als Schauspieler kannst du sagen, ah scheiße, du bräuchtest jetzt mal Ausschlag, dann ja gut, gib mir ein Pflaster. Und dann kannst du das alles hervorrufen. Gib mir so ein gesichtsgroßes Pflaster. Ja, also ins Gesicht. Ja, ich hatte auch mal so eine Theateraufführung und dann hatte ich auch so einen Ausschlag und dann zieht sich durch mein Leben. Und dann hat mir die Maske erzählt damals, dass, also die Maskenbildnerin, nicht die Maske, das wäre Wahnsinn, die hat dann gesagt, dass der Schauspieler von Gimli, der von Herr der Ringe auch gegen sein Kostüm allergisch war. Und der hatte auch wirklich so ein pockiges Gesicht. Ja. Nicht, weil er so aussieht, sondern weil er schlank eigentlich und attractive. Eigentlich ist der Daniel Radcliffe. So ein Elbengesicht, so ein Stein gemeißelt, aber er war einfach gegen die Maske allergisch und dann hat sich das gebildet. Er hat einfach knallhart durchgezogen. Das ist vielleicht der nächste Schritt der Maskenbildnerkunst, dass du das gar nicht mehr nachbildest, sondern einfach provozierst. Die Stoffe hast, die da genau an der Stelle eine Wunde erzeugen. Da sind wir wieder bei der biochemischen Konditionierung. Richtig, das ist ja fantastisch. Guter Begriff. Oh mein Gott, wir haben aber abgefahrener Beruf von deinem Vater, Neuropsychologe. Ja. Das ist schon abgefahren. Hat sie das auf dich abgefärbt oder rebellierst du dagegen gegen diesen? Ja, was schau mal, was ich mache. Natürlich rebelliere ich. Ja, rebellierst du wirklich? Hast du? Ja, ich habe auf jeden Fall nicht das studiert, was er studiert hat. Unter anderem, weil er das schon gemacht hat. Ja. Aber also. Wir wollen gerade schon mal jemand Schlaues aus unserer Generation da haben. Was ist eigentlich, also warum rebellieren wir nicht mal gegen unsere Eltern? Das macht doch jede Generation. Warum rebellieren wir nicht mehr gegen unsere Eltern? Keine Ahnung. Eben, es macht jede Generation. Ich habe nicht das Bedürfnis, bloß zu rebellieren. Alle, die ich kenne, haben das Bedürfnis zu rebellieren. Aber ist es manche nicht, so still. Ist es nicht gerade die Rebellion, nicht zu rebellieren? Also, dass die Eltern... Aber das ist, ist ja immer abwechselnd. So, die einen sind die harten 69er Generationen, Party, Drogen, Sex. Und dann die nächste Generation oder? Ist... sagt man doch. Du meinst die nächste Generation... Genau genommen könnte man auch 69er sagen, weil ich finde, da war kein großer Unterschied. Aber... Ja, die genau nächste, genau, warst du falsch. Ja, die nächste Generation ist dann wieder total bieder, weil das die Rebellion gegen die Eltern sind. Das heißt, es ist immer so abwechselnd. Ja. Also mich würde auch nichts aggressiver machen, als wenn ich so ein Kind hätte, das dann so voll der Spießer ist. Das würde ich so hassen. Mhm. Das dann so alles macht und aber immer... Aber du hättest das beste Kind. Also du, boah, das wär, aber ich fände es widerlich. Ja, das wäre mega unsympathisch und wäre weird, aber... Ja, das ist so Charakter. Weißt du, wenn du ein teures Stück Käse kaufst, um eine Schweizer Metapher zu verwenden, dann willst du einen Käse, der dich auch so ein bisschen zum Kotzen bringt, dann ist der teurer. Guter Punkt, aber ist wirklich so? Ist das das Geheimnis von Käse? Das ist so ein bisschen... aber ich muss auch ein bisschen kotzen. Ja. Mhm. Einfach lange genug warten. So ein Stück Harzer. Dann unterscheidet es sich von anderen Kindern, wenn dein Kind nicht aalglatt ist. Aber wenn dein Kind so funktioniert, dass es perfekt funktioniert, muss es ja eines von vielen sein, weil perfekt sein können ja alle. Also das ist ja das. Aber ist das nicht die eigentliche Rebellion, genauso zu sein wie alle anderen, den Individualismus abzuschwören? Weil jeder will ja individuell sein, aber einfach zu sagen, ich gebe meine Individualität auf. Unsere Eltern waren nicht individuell, waren nicht die mega Individualisten. Das waren ja auch doch die 68er. Ich glaube, unsere Elterngeneration ist halt eigentlich sehr glücklich aufgewachsen und auch gesund. Auch noch nicht so viel Zucker und Süßstoff und so, aber die haben trotzdem so mit ihren eigenen Eltern natürlich nie über ihre Gefühle geredet. Also ich glaube, das ist die erste Generation, die wirklich mit ihren Kindern über Emotionen redet. Redest du mit deinen Eltern über Gefühle? Ja, wenn wir Gefühle haben. Mich. Redest du mit deinen Eltern? Redet ihr mit deinen Eltern über Emotionen? Ja, schon. Nee, nicht wirklich. Nicht? Nee. Gar nicht? Also fragt sie auch nicht so, wie geht's dir? Doch, aber also ich habe nie das Gefühl, wirklich mein Herz auszuschütten. Ach ja, gut, also, nee, das, so also das. Job, so, ich habe heute Podcast-Aufnahme. Nee, dafür gehe ich zum Podcast-UFO, um mein Herz auszuschütten. Ja, ich auch. Das ist wirklich hilfreich, so einen Podcast zu haben. Warum hast du keinen Podcast? Ich meine, wenn du gerne Podcasts hörst und du bist eine eloquente... Ich glaube, wir treiben mir das gerade aus, einen eigenen Podcast. Ja. Nee, ich hasse einfach so regelmäßige Sachen. Also wenn ich dann so denke, oh scheiße, es ist schon wieder Mittwoch, ich muss jetzt einen Podcast raushauen. Mhm. Das musst du nicht machen. Leute werden dich dafür hassen, aber du musst es nicht machen. Irgendwann kommt Stefan Schwier und wird dich hassen. Wir haben auch nicht regelmäßig aufgenommen. Ja. Aber wann kommt es denn? Du hast mich eben, ganz kurz, du hast mich eben auf UCB angesprochen, weil das auf meinem Upright Citizens Brigade Comedy Konglomerat aus New York. Hast du eben drauf angesprochen. Warst du schon mal da? Nee, ich würde da gerne mal hingehen. Aber bist du so Improv begeistert? Nee, ich finde, Improv ist so, wenn Improv schlecht ist, ist es das Schlechteste auf der ganzen Welt. Also dann würde ich mir lieber die Fingernägel rausziehen lassen von jemandem. Das ist wirklich so schlimm. Also so ein Improv-Podcast, den Leute machen, die es nicht so richtig können, würdest du dir nicht geben? Das wäre das Schlimmste für dich. Das wäre schlimmer, als sie die Kugel zu geben. Also ich habe das schon ein paar Mal, ich war 2014 oder so an einem Theater in der Schweiz bei so einer Produktion, die einen Monat lang gedauert hat. Und dann hatte ich immer eine Stunde Zeit zwischen meinem ersten und meinem zweiten Auftritt. Und da war dann im Keller immer Improv Olympics. Und das war so schlimm. Also wenn dann die Leute so gegeneinander improvisieren, so als Wettkampf, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und ja, ich weiß auch nicht, also es ist mir zutiefst zuwider. Auf meinem Wikipedia-Artikel steht auch, dass ich bei so einer Schule war, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist, ich glaube, das hat mir einfach einer da reingedrückt, weil ich das so blöd finde. Nimm das! Du kannst aber auch löschen. Ich weiß nicht, wie das geht. Auf Bearbeiten klicken und löschen. Ich werde das jetzt aus deinem Wikipedia-Eintrag. Nee, ist nicht so einfach. Okay. Also wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja ein absoluter Wunder, dass da überhaupt etwas Richtiges steht. Deswegen gibt es andere Wikipedia, was wir eben angesprochen haben. Inklopedia. Ja, aber ich will ja Exklopedia. Also ich will ja wie Wikipedia exkludierend diese Informationen. Ja. Das wäre doch cool. Nur so Dinge, wie ich sie beschreibe. Und bei ganz vielen Sachen ist dann so, was ist das? Ja, genau. Photosynthese. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ziemlich cool. Schmecken gut, aber wo jetzt genau der Unterschied zu Äpfeln ist, keine Ahnung. Frag mich nicht. Sorry, Leute. Messing. Erlkönig? Fragezeichen. Don't mess with the messing? Viele Fragezeichen. Vielleicht sowas in der Richtung. Wie viele Gedichte kannst du auswendig, Hazel? Gar keine. Kannst du, also wie ist es immer dein, du bist ja Poetry Slammer, ne? Da geht es ja auch um ja, Lernen und andere bewegen, sich selbst bewegen, sich dazu also ich mach ja in Bewegung setzen. Ich mache ein Stand-Up-Programm, ich gehe nicht mehr zu Poetry Slam. Nee, abgeschworen, ja. Verächtlich. Aber du bist auf Tour. Ja. Was machst du dann da? Ja, 90 Minuten Stand-Up. 90 Minuten Stand-Up? Ja. Okay, und du machst seit wann Stand-Up? Ja, also habe immer so vor den Slam-Auftritten so ein bisschen Stand-Up gemacht, weil ich keine andere Plattform hatte. Weil 90 Minuten ist eine Menge, ne? Ja. Wie sammelt man, wie viel lange hast du gebraucht für eine Stunde Material? Für eine Stunde habe ich wahrscheinlich so ein Jahr gebraucht. Okay, krass. Ja, halt dich ran. Wir haben einen Stand-Up-Auftritt gehabt hier in Köln und seitdem nie wieder. Letztes Jahr im November. Wieso nie wieder? Ich weiß es nicht so richtig. Ich sag immer, bei mir lief es so, dass ich keinen Grund hatte nochmal, also es lief nicht so schlecht, dass ich dachte, ich muss unbedingt nochmal besser machen. Es war aber auch nicht so gut, dass ich dachte, ich brauche das jetzt jede Woche. Also habe ich gesagt, ja, dann lasse ich es jetzt einfach auch. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, das nochmal zu machen. Aber ja, mach's auf jeden Fall. Ist doch super. Ist das Beste. Ende des Jahres bin ich nochmal im Boeing. Ich glaube, wir sind einfach zu faul. Es war einfach zu viel Arbeit. Ja, ich würde auch gerne mal so an so Open Mics gehen. Hier so ein bisschen. Ja, können wir gerne mal machen. Also hier ist ein, das Boeing. Das ist Wahnsinn. Der heißeste Schuppen Kölns. Da gibt's jedes Donnerstag gibt's heiße Stand-Up-Comedy. Frisch auf die Pfoten. Das klingt super. Das ist auf jeden Fall was, wo wir mal hingehen können. Mhm. Ja, wenn du jetzt hier in. Wohnst du jetzt hier in Köln? Fest? Ja, fest. Also ich bin eigentlich auf Tour die ganze Zeit. Deswegen bin ich nicht ist, so oft zu Hause. Wie ist das Tourleben? Wie ist das ja, so? Scheiße. Also es ist schon aber okay, geil. Aber du bist halt. Also ich bin halt 200 Tage im Jahr unterwegs. Also in Hotels halt bisschen, aber, oder? Ja, in auch. Guten Hotels? Ja, schon. Aber das ist ja schon Plus. Ganz geil, oder? Also ich liebe also Hotels. Man romantisiert das vielleicht so ein bisschen, aber es man ist schon romantisiert so Leben auf es der Straße. Leider komplett. Also es ist wirklich, also nach einer gewissen Zeit ist es echt nur noch anstrengend, wenn du dann so im Hotel bist und dann, also es gibt halt wirklich keinen einzigen Tag in meinen letzten 5 Jahren, in denen ich nicht einen Koffer gepackt habe. Und das ist schon anstrengend. Okay, aber irgendwann hast du so eine Routine, ne? Also du kannst einfach, okay, und die Shirts und die Hosen. Und du denkst gar nicht mehr nach. Ja, ja, aber es ist trotzdem so, dass man dann manchmal noch Sachen vergisst. Und dann muss man die ganze Zeit noch schauen. Also ich muss ja auch immer schauen, wo muss ich wann morgen sein und so. Das ist schon anstrengend, aber es ist natürlich auch cool. Und ich müsste das ja auch nicht machen. Aber also in Hotels, ich liebe Hotels einfach, weil das Hotel ist für mich der Inbegriff von Luxus. Das ist ein Gebäude, was meistens toll aussieht, toll, architektonisch toll, es ist sauber. Du kommst da hin und es ist nur für dich gebaut, um eine angenehme Nacht zu verbringen. Und alles ist nur auf Komfort ausgelegt, alles ist nur für dich so. Das ist doch, ich finde es total geil, aber wahrscheinlich ja, aber das beste Hotel redundant wahrscheinlich ist so. vielleicht genauso gut wie zu Hause schlafen nach einer Weile. Ja, okay. Ja. Weil es halt auch, also dass du auch auschecken musst, ist blöd. Dann ist es wirklich auch so, dass man das ist so ein Urinstinkt, dass man an fremden Orten nicht so gut schläft, weil man extra wach sein muss. Ja, weil eine Gehirnhälfte bleibt wach, weil man Angst hat vor Feinden. Ja, genau. Und das ist halt was. Was auch dann doof ist, dass man das nicht deine mehr ausstellt. Post zu Hause häuft sich halt an, wenn du auf Tour bist. Du kannst halt nicht einfach mal so sagen, ich gehe jetzt jeden Dienstag zum Tischtennisverein. Das geht halt nicht. Das heißt, dein ganzes Sozialleben ist weg. Dann, wenn du halt Dienstag und Mittwoch irgendwo auftrittst, musst du halt Mittwochmorgens, also an verschiedenen Orten, dann musst du Mittwochmorgen um 11 auschecken und kannst dann aber erst um 4 am neuen Ort wieder einchecken und musst dich dann in den Stunden dazwischen alleine in irgendeiner fremden Stadt beschäftigen. Und irgendwann hast du halt auch dann jede Stadt gesehen und es ist einfach komplett scheißegal. Also Louis C.K. sagt das auch mal in so einem Interview, dass die Leute immer sagen so, oh, you're in Seattle, you have to go see, bla bla bla. Und das ist wirklich mittlerweile, also das ist mir einfach scheißegal. Das ist mir so egal, was ihr in euren scheiß Städten macht. Wahnsinn. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Du bist zu Louis C.K. Ja. Wie fühlt sich das an? Auch schon cool, oder? Auf ja, eine Art. Du bist gerade wirklich, also du kannst dich mit ihm verbinden, wenn er Dinge, Anekdoten erzählt. Ich verstehe das irgendwie gar nicht, warum das überhaupt Leute, die das nicht verstehen, lustig finden. Also denen das nicht so geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das lustig ist. Aber die lachen. Ja, aber die lachen ja eh. Also ihr habt ja auch, ich war auch in Amsterdam. Echt? Ja, ich war dort auch. Mir hat's dir gefallen? Echt? Ja. Ah, cool. Auch Munden? Hast du auch Munden gehabt? Ja, klar. Ich habe Munden gehabt. Und hast du immer noch Munden? Nee. Das heißt, ich habe eine halbe Munde. Punktlandung habe ich gemacht. Wow, extra. Nicht schlecht. Danke. Ich habe es mit dem letzten Smoothie, den ich gekauft habe, habe ich es versaut. Da hatte ich noch eine halbe Munde zurückgekommen und das war dann natürlich zu wenig. Aber du hättest ein paar Süßigkeiten kaufen können. Für eine halbe Munde? Ja, aber es ist ganz komisch. Wenn ich den Plastikbeutel mal aufmache, dann wird er auch voll gemacht. Okay, da gibt es jetzt keinen. Ich nehme mit zwei Fruchtraschis. Ja, das sind ja dann so 8 Munden oder so für einen vollen Beutel, weil sie waren mega groß. Ich habe die nicht ganz verstanden. Und ich weiß auch nicht, ob man bei einer halben Munde noch Munde sagt oder nicht sowas wie Cent. Die haben bestimmt auch so einen Cent-Pendant. Ja, aber es ist schon eine halbe Munde. Aber ich glaube, eine Munde war 1,50 Euro. Sowas, ne? Das war ganz also halbe Munde ist 75 Cent. Aber ich fand es ein tolles Stand-up. Also ich weiß nicht, ob du dann die Folge gehört hast, wo ich darüber schon rede. Ich finde es einfach, es waren so 2 Stunden, wo ich einfach, ich habe noch nie so ausgeschaltet, glaube ich. Man denkt ja immer, okay, gleich muss ich wieder nach Hause fahren. Wir sind in Amsterdam, oder dann bin ich erst um 2 Uhr zu Hause, dann kann ich nicht. Dann gucke ich noch eine Runde Netflix und dann gehe ich schlafen. Aber wenn ich das geguckt habe, habe ich die ganze Zeit, ich konnte mich darauf konzentrieren, ich konnte mich darauf einlassen. Ich hatte nicht das Gefühl, mein Handy zu müssen. Ich habe einfach gelacht 2 Stunden. Das war toll, das war eine tolle Zeit. Ja. Das ist nicht so gut. Ich fand es schon gut, aber es war auf jeden Fall auch gut. Aber ich dachte eigentlich dann so ein paar Mal so, ach krass, das ist jetzt einfach so das Allerbeste, was Stand-up technisch geht. Das weiß ich auch und nicht. Und das hat mich dann irgendwie schon so ein bisschen geerdet. Es war aber auch klar, also es waren ja so 80 Minuten ungefähr und es war ganz, ganz klar ersichtlich, dass das Special nachher, die 60 Minuten, die er daraus schneidet und auch auf seine Webseite stellt, die werden amazing, weil es waren ungefähr 20 bis 30 Minuten dabei, die echt nicht nötig gewesen wären, die auch so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, es wirkte manchmal so, als wäre jetzt das nicht ein Programm von ihm, sondern als hätte so ein perfektes Autorenteam, das ihn nur kennt von all dem, was er bis jetzt gemacht hat, hätte versucht, etwas für ihn zu schreiben, das so wirkt, als hätte er es geschrieben. Und was auch ganz schlimm war, fand ich, waren die 3 Opening Acts. Ich finde einen von denen mega gut, den letzten. Aber ich weiß nicht mehr, warum und ich habe auch keinen Gag mehr von ihm vor Augen und ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Der hieß Joe Mackey. Und den fandst du nicht gut? Nee, fand ich nicht so gut. Okay, das ist interessant. Wer ist der beste Comedian in Deutschland, im deutschsprachigen Raum? Ja. Neben Haselbrugger. Nein, also ich bin hoffentlich in 10 Jahren mal sehr gut. Muss natürlich bis dann noch sehr viel auftreten. Ja, wer natürlich sehr gut schreiben kann, ist Thorsten Sträter. Der ist aber halt kein Stand-Up-Comedian. Wer eine unglaublich gute Bühnenpräsenz hat, ist Moritz Neumeier. Weiß ich jetzt leider nicht genau, wer das ist. Und Jan-Philipp Zimny ist auch extrem talentiert, weiß man aber natürlich nicht genau, was das ist, was er macht. Aber ich weiß nicht, also... Das ist, glaube ich, nennt man das. Ja, genau. Glasbläserei, weiß nicht. Ja, weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, wer ist der beste Comedian in Deutschland, aber ich orientiere mich auch wirklich nicht am deutschen Markt. Ja. Also wieso sollte man? Das ist halt ist so, wie so wenn man zu so... Sagen, aber es ist trotzdem immer so blöd zu sagen, ach, ich gucke nach Amerika, weil die Deutschen... Wieso ist das blöd? Also das ist ja wie wenn du als... Wenn du Chinese bist und mega gut Fußball spielst, dann willst du doch nicht in Peking Fußball spielen, sondern in Madrid. Dann willst du bei Real Madrid spielen, dort, wo die Sportart herkommt, ja, willst aber du es ist trotzdem im besten nicht, Club. Trotzdem willst du, willst du deine chinesischen Vereine unterstützen und trotzdem willst du halt irgendwie, wenn alle sagen, geh nach, das ist da viel besser, dann willst du auch so eine Meinung haben wie, aber hier, du willst halt, wenn du halt, du willst eine sophisticated Meinung haben, gerade wenn du auch aus der Branche kommst und so, dann willst du sagen, okay, aber die folgenden Acts sind ganz geil eigentlich. Und das kann man, wie oft, also selbst die, die es wissen müssten, sagen trotzdem, zählen meistens trotzdem amerikanische Acts auf. Ja, also mein Lieblingsdeutschsprachiger, der ist halt nicht deutsch, aber der ist ein Schweizer, ist Stand-Up-Comedian, ist Gabriel Vetter. Okay. Der macht das halt auf Schweizerdeutsch. Aber der wird das, der kann auch gut Deutsch. Also der wird das hoffentlich auch mal nach Deutschland bringen. So. Überlegst du manchmal auf Englisch, also so gut Englisch zu können, dass du ein englisches Programm schreibst? Ja, ich kann auch sehr gut Englisch. Also ich habe auch einen amerikanischen Pass. Ach stimmt, du bist in San Diego geboren. Ja, genau. Ich würde eigentlich sehr gerne. So lächerlich cool. Ich bin mal 20 Minuten aufgetreten in Chicago mit Stan. Und? Ja, es war super cool. Echt? Es hat cool? mega Spaß gemacht. Und hast gekillt oder gebombt? Ja, doch, es war Killing. Oh, wow, geil. Warum cool, machst du denn überhaupt noch was in Deutschland und machst dich direkt? Also, nein, ich meine, es war auch natürlich diese Magie vom ersten Mal auftreten und dann irgendwie die Leute wussten so, ah, das ist jetzt total speziell für die, dann ja, dieser Ausländerbonus. Das ist halt, also nur weil es einmal geil war, heißt es ist ja nicht, dass ich mir das dann die ganze Zeit geben will. Also es ist ja wie, wenn du irgendwie ein Gummibärchen isst und dann sagst du, wow, das schmeckt ja super, dann willst du ja nicht den ganzen Tag Gummibärchen essen. Mhm. Außerdem habe ich ja hier auch ein soziales Umfeld und also das ist ja auch mein Job einfach. Also ich habe ja auch Buchungen, ich muss ja da auch hin. Ich kann jetzt nicht einfach weggehen. Nee, aber irgendwann perspektivisch. Ja, ja, ich würde sehr gerne mal versuchen, in Amerika ein bisschen aufzutreten. Na, ich denke, wenn Deutschland jetzt irgendwie wieder Scheiße macht zum Beispiel und sagt, ja, wir nehmen jetzt einfach Polen ein. Ja, dann gehe ich in die Schweiz. Ja, dann gehst du in die Schweiz. Also ich zum Beispiel, ich schreibe beruflich Witze. Und das kann ich auf keiner anderen Sprache. Ich bin verloren. Dann habe ich einfach verloren. Dann kann ich einfach einpacken. Dann kann ich anfangen, Schulen sauber aber zu machen. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die auf die Landessprache Deutsch angewiesen sind. Also wenn du Deutschlehrer bist in einem deutschen System, bist du ja auch darauf angewiesen. Ja, richtig, genau. Aber das ist uncool. Also uncool, auf eine Sprache angewiesen zu sein. Ja. Stimmt das denn, dass die Schweiz so ein Abschottungssystem hat, dass wenn irgendwie die ganze Welt durchdreht, die irgendwie auf den roten Knopf drücken und dann irgendwie alle Brücken gesprengt werden, alle Tunnel einstürzen und die sich komplett abschotten? So. Da gibt es so Gerüchte, dass irgendwie da ja, überall so ich glaube, wir haben, so. Also die Schweizer haben da schon einiges im Köcher noch, aber ich glaube nicht, dass das dann... Die essen also ich meine, dafür, und man kann ja zu Fuß über die Grenze, also da ist ja keine Brücke. Zu größten. Ja, dann sprengen die einfach so einen Schacht und dann aber ist da Lava. Die Schweizer haben auf jeden Fall, ich glaube, die sind sneaky Motherfuckers und wenn dann irgendwie irgendwas passiert, dann ja, schauen sie erstmal, dass es dem Land selber gut geht. Aber dann fährst du auch mal kurz in die Schweiz, weil du denkst, dann macht's jetzt, wenn ich hier bin, weil dann bin ich sicher. Das wäre schon cool, wenn die so einen Mauer hochfahren könnten einfach, wie so eine oder wie die so eine Arena, einfach so eine Kuppel. So eine ja, die mit so einem Spray eingesprüht ist, dass so Ausländer abperlen. Ja, dass man sich selber sieht, so ein Spiegel. Ja, der die Leute doch so fetter macht, damit sie genau. total un... Oder lachen kurz, einfach so lachend wieder weggehen von der Schweiz. Fühlen. Das ist nicht schlecht. Aber es ist auch das einzige neutrale Land, ne? Also da ist Schweiz schon echt abgefahren, sozusagen, okay. Norwegen. Naja gut, aber es gibt ja gut, schon hier, noch die neutrale die Länder. Aber was bedeutet das überhaupt? Ich meine, das weiß ja niemand, was das heißt, neutrales Land. Naja, dass wenn die sagen, die einen sagen A, die anderen sagen B und die sagen, ja, sag ich nicht. Die ja, sagt aber, meine die, Meinung aber nicht. Die haben halt dann dem A so einen Pinselstrich, damit sie sich das A malen kann, bezahlt. Also die sind da schon mit drin. Spürst du das denn in deiner DNA, in deinen Genen? Spürst du da diese Neutralität, dieses... Wenn wir uns streiten würden, würdest du dann sagen, würdest du dich dann zurücklehnen? Schon. Ja, ich bin schon eher diplomatisch. Aber, ja. Also ich würde dann nicht so mich zurücklehnen, sondern ich würde dann so sagen, so, okay, also. Nicht streiten. Du hast, nee, das würde ich auch nicht. Ich würde sagen, so, du hast gute Argumente, ich verstehe euch beide, aber versuch doch mal dir vorzustellen, weißt du, was der andere gerade fühlt. Stefan, versuch dich mal, so 119 Kilo, versuch dir das mal vorzustellen. Sein Selbstbewusstsein hat noch nicht abgenommen. Also so. Weißt du, das ist so immer noch... Man muss dann einfach versuchen, sich auch vor Augen zu stellen, dass ja jede Person, die man überhaupt irgendwo nur sehen kann, die hatte ja schon einen Tag. Also die ist ja schon den ganzen Tag da. Und die hat auch schon... Also würdest du auch sagen, irgendwie Hitler irgendwie dann 1940 sagen so, hey Leute, jetzt hört mal auf, ey. Er hatte auch recht guten Tag. Ich verstehe das aber. Also ich meine, es ist ja, natürlich, es ist ja auch mega scheiße, was er gemacht hat, aber ich... auf einer gewissen Art kann man es nachvollziehen, ja. Ja, und das finde ich auch so... Das finde ich... Also mir fehlen nein, ich meine, er hat natürlich einfach auch einen Schaden gehabt und irgendwann... Aber wir haben alle einen kleinen Schaden. Aber er war auch so ein bisschen sympathisch. Also, ja, nein. Aber das finde ich auch so das Problem. Ein Typ gewesen. Nicht natürlich das Problem, aber ein Problem von ISIS, finde ich, dass niemand daran was Positives gewinnt. Ja, also so, wenn das die dann wenigstens so sagen würden, aber ganz kurz, also cool, es ist perfekt so, wie es ist, wir köpfen jetzt Leute. Es sind wenigstens gerade Schnitte und sie sind sofort tot. Das könnte man sagen. Aber es ist auch das Einzige. Aber die kämpfen ja, für eine Religion, ist ja für Religion alle per se scheiße. Ja, aber die nehmen, also die wollen Länder einnehmen, die wollen Land gründen. Per se eine fragwürdige Entscheidung, wenn eigentlich alle Orte der Welt vergeben sind, da muss man sich einfach entscheiden. Ja, gut, aber irgendwo muss man anfangen. Richtig gut, da fangen sie auch auf dem richtigen Ort an, in der Wüste irgendwo, okay. Ja. Aber dann schneiden sie Leuten die Kehle durch, die sie morden aus religiösen Gründen. Das sind alles Dinge, much. Ich finde, das sind alles Dinge, die sind ein bisschen, wo man sich denkt, da könnten sie mal einen guten PRler holen. Aber was, so. Positiv, was ist denn das Positive, dass du dem ISIS abgewinnen kannst? Oder sagst du, es ist nicht alles schlecht, klar? Nein, nein, ich sage, alles ist schlecht. Und alles das finde ich eben das Blöde. Ja. Also weißt du, ich würde sagen, es wäre positiv, wenn, sie gute Uniform wenn wir hätten, es scheiße fänden, aber sie fänden es so mega geil. Also sie wären halt so zu 100% zufrieden. Und sie wären auch noch gruseliger. Aber so ist einfach niemand zufrieden. Das und stimmt. Das ist scheiße. Sie wären auch ein bisschen gruseliger, wenn sie noch mal, wenn sie auch mal was Gutes machen könnten. Also wenn man nicht genau weiß, was machen sie jetzt? Sie kommen auf die Stadt zu. Sie könnten denen Care-Pakete geben oder sie könnten sie angreifen. Und dann greifen sie an und säbeln alle ja, die Köpfe. Das würde dann das wären sie noch gruseliger. Element of Diffusion noch so ja. mit einbringen. Aber also das macht die ja auch so aggressiv. Oder lächerlich die. Aggressiv. Also so, sie wollen ja wirklich den westlichen den Freiheitssinn angreifen. Und das ist doch so blöd. Also wenn es so einer Hälfte gut geht, wieso muss es denn allen schlecht gehen, nur damit es fair ist? Das ja. ist halt so. Also das ist natürlich jetzt total, das klingt so dumm. Aber ja, aber es stimmt. Ja. Es klingt sehr, sehr dumm. Aber es stimmt. Aber würdest du auch sagen, Hitler hatte einfach einen schlechten Tag und würde einfach sagen, er hatte so, eine Gott. Reihe, einen schlechten Tag. Das ist ja der ein schlechtes Jahrzehnt. Nee, aber ich glaube, er fand es eben auch nicht geil. Er fand es eben auch echt richtig scheiße selber. Und das, also meinst also du, das der, hat, so, der hat danach gesagt, so, du, oh, so, Alter, fuck, ey. Weißt ich sehe es selber. Wenn etwas passieren muss, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes passieren muss, und es ist einfach, man sagt es einfach, das muss jetzt passieren. Ja. So Fritzl zum Beispiel. Ja. Muss eine, jetzt einfach, eine muss wird jetzt im Keller vergewaltigt. Dann ist es doch immerhin noch besser, wenn der das macht, das gut findet. Das stimmt. Aber wie viele ja, das ist absolut richtig. Aber wie viele, also wie viele schlechte Tage muss man denn haben, bis jemand sagt, na gut, komm, die Zigeuner, du hast es, also du bist wirklich einfach kein guter Mensch. Ich meine, ja, du kannst dich jeden Tag sagen, gut, er ist einen schlechten Tag. Ja, aber der es hatte halt schon wieder. Holla, nein, hat, ist, holla, also außerdem sollte ja deine Wahrnehmung von deinem eigenen Tag null dein Handeln beeinflussen. Also du kannst ja unglücklich sein und trotzdem ein guter Mensch. Aber es ist ja so ein bisschen wie beim Poker, wo du eine gute oder eine schlechte Hand kriegst. Und rein statistisch, wenn jeder Mensch der Welt jeden Tag eine neue Hand kriegt, gibt es halt auch einen, der einfach mal 11 Jahre am Stück nur scheiß absolut. Hände bekommt. Dann und dann der rein statistisch und einfach sagt so, ja Leute, und irgendjemand muss schuld sein und ich kriege halt immer irgendwie dann halt die Juden. So. Und dann ja, machen wir das jetzt halt. Chance, das ist halt ein statistischer Effekt, dass einfach irgendjemand hat halt einfach einen schlechten Tag nach dem anderen. Ja, die Chance, dass du einen schlechten Tag hast, ist ja auch größer, als dass du einen guten Tag hast, weil du einfach was Negatives viel klarer einordnen kannst als was Positives. Also du kannst ja, beim Negativen ist es ja einfach, es ist ja einfach negativ. Also du, wenn was Schlechtes passiert, dann misst du das ja gar nicht so. Ui, das war jetzt 10-mal schlechter als gestern. Wobei jemand, aber bei was Positiven machst du das eher, also da machst du dann eher das und sagst so, ah, das ist jetzt zwar gut, aber ich habe mich auch schon mal besser gefühlt. Und hingegen für jemanden, der immer schlechte Karten hat, ist auch so ein Bauer 3 gut. Mhm. Wohingegen für mich das nicht gut wäre. Ich wäre bei einem Ass-König wäre ich zufrieden. Bist du so ein Glückskind? Ja, also weiß ich nicht. Aber ich denke schon, so in Deutschland geboren, weiß, wohlriechend. Ja. Heterosexuell. Hast du eigentlich alles? Heterosexuell hast du alles. Fragezeichen. Möchte ich nicht darauf eingehen. Musst du auch nicht. Will ich mich in diese Ecke nicht gedrängt fühlen. Und dann denke ich mir, dann habe ich wahrscheinlich beim Ass-König wäre ich zufrieden. Und dann Weiß ich auch nicht, was ich denn damit machen würde. Die Frage ist halt, bei welcher Karte gehst du all in? Ne? Gehst du bei Ass König schon all in oder warst du auf nächster Hand, die Ass sein könnte? Oder sagst du, ja gut, ich bin schon zufrieden mit Ass-König? Ich gehe eigentlich ziemlich bald all in. Du gehst direkt all in? Nicht direkt. Wenn er irgendwie... Ja. Wenn es die Karte vom richtigen Spiel ist. Uno! Endlich keine Uno-Karte. Mit dem Kniffel gehe ich all in. Du hast recht. Nee, du hast völlig recht. Also das ist, wenn euch irgendwas Gutes zum IS einfällt, einfach mal irgendwie in die Kommentare hauen, irgendwie irgendwas, was positiv ist. Habt und wenn ihr die sagen, Fragen? Okay, wir legalisieren jetzt Drogen. Ich will jetzt nicht, dass das ist, was die Leute mitnehmen. Habt ihr noch Fragen an Hazel Brugger, die sie uns beantworten können? Dann stellt sie in den Kommentaren. Ruft wir werden jetzt sie an. Ruft jetzt an. Noch eine 5, 3, du bist 3, 4, 6, jetzt 8. Auf jeden Fall jede Woche dabei, würde ich sagen. Ja, dann nicht. Okay, gut. Dann lass es halt. Alles klar. Gut, dann eben nicht. Gut. Dann halt wieder Florentin. Wann kommt es denn immer? Jede kommt immer Woche samstags. Kommt die Scheiße. Und das ist jetzt die von kommenden Samstag? Von kommenden von 76, Woche. Wir produzieren nicht auf Halde. Du bist jetzt offiziell auf Spotify. Bist du schon auf Spotify? Hast du schon was davor gemacht? Ich glaube, meine CD ist auf Spotify. Ah, ehrlich okay, jetzt? Gut, okay, ja dann. Eine CD? Cool. Also ich habe ein Comedy-Album. Und die hört ihr euch jetzt schleunigst an? Nee, das ist Schweizerdeutsch. Es kommt aber dann irgendwann noch das Deutsche raus. Die Untertitel könnt ihr euch ja denken. Wir genau. kopieren es in der Playlist mit sehr viel Enya und Lana, und Del, Lana Del Rey. Kiss from a Rose. Kiss from a Rose. Ist mein Tune. Crying Aerosmith. Die ganzen Sachen. Song von Seal, Crying Aerosmith. Der Song von Seal. Ja. Von Aerosmith. Crying Aerosmith. Verstehe ich nicht. Alles klar, gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Ciao. Dank, dass du da warst, Hazel. Danke, Hazel. Hey, Ciao. Hazel 5. Das waren cool. keine war Hände. Da. Alles klar. Und Ciao. Am Ende der Folge heben wir noch so ab, und dann, weil wir in UFO sind. Okay. Okay, Achtung, wir heben jetzt ab.